Hallo und herzlich willkommen zu einer kleinen speziellen Ausgabe von Kaboom, Junge. Wir reden über die ganzen Trailer und Sachen, die bei den Summer Games Fest angekündigt wurden. Weil ich weiß, was die Summer Games Fest drin ist, im Prinzip die neue E3. Produziert und aufgenommen wurde das Ding, in Motion gesetzt wurde das Ding von Jeff Keighley, der den ein oder andere damals noch bekannt sein dürfte, als er zwischen Doritos und Mountain Dew saß und über Halo 3 Codes redete. Da. Ha. Alte Zeiten. Da ich das aber nicht alleine machen will, um diese Trailer zu besprechen, die unser ganzes Geld schlucken werden, habe ich mir selbstverständlich wieder meine zwei Kollegen dazu geholt. Einmal den Markus. Hallo Markus. Wo soll das Geld nur herkommen? Und einmal den Jürgen. Hey, Jürgen. Servus, hallo. Ah, du Jemini. Die Summer Games Fest besteht aus der Hauptshow, Day of the Devs, The Devolver Direct, Future of Play Direct, Wholesome Direct, The Latin American Game Show Direct, The Woman Lead Games Summer Direct, Future Games Show, der Xbox Showcase, den PC Game Show und Ubisoft Forward. Wir reden aber hauptsächlich über die Main Show, das Main Event Summer Games Fest und das Xbox Showcase und noch ein bisschen nebenher. Die ganzen anderen Dinge werden wir nicht besprechen, weil da ist hauptsächlich Zeug erschienen, so dass entweder erst gerade in dem Moment angekündigt wurde oder ein Konzept ist oder Spiele, die nicht für uns relevant sind, da wir Konsolenhuren sind und keine PC-Huren. Oder Handy-Huren. Oder Handy-Huren, richtig. Habt ihr euch angesehen? Habt ihr euch alles angesehen oder nur bestimmte Dinge angeguckt? Ich habe tatsächlich alles laufen lassen einfach. Du hast alles laufen lassen? Alles klar, gut. Ja, ich hatte auf der Arbeit nichts zu tun, also habe ich auch im Prinzip alles geguckt. Nee, ich habe mir allen voran den Microsoft-Ding angeguckt und das Ubisoft-Ding. Ja. Hast du es dir allein im Stream angeguckt oder mit so, hey Leute, wir streamen das, guckt uns zu Stream? Ich habe eigentlich eher die Aufnahme angeschaut. Du hast nur die auch nochmal geguckt. Alles klar. Ich habe es so mit so ein paar anderen Leuten geschaut gehabt. Und dann fangen wir am besten gleich an mit dem Main Event Summer Games Show, was ganz schön enttäuschend war, ehrlich gesagt. Das Main Event von, also Jeff Keighley macht das immer so. Er sagt immer, oh, wir haben hier Weltpremieren und dies und das und die hier und da. Und dann haut er eigentlich immer einen geilen Trailer nach dem anderen raus und freut sich da richtig und dies und das, aber dieses Jahr war es irgendwie so meh. Der hat ja nicht mal The Rock, der seinen Energy Drink in die Kamera gehalten hat. Oh, das war furchtbar, Alter. Oh Gott, ich erinnere mich noch. Der Rock hat das einfach zwischen seinen Gym-Sessions aufgenommen. Ich reg mich heute noch darüber auf. Ja, während er seine Pissflasche da noch daneben hergezeigt hat. Ja, schrecklich. Oh, Katastrophe. Ja, es ist halt. Aber es musste noch mal, weil es mich dieses Jahr immer noch ärgert. Ja, diese Games Fest sind. Es ist froh, dass es so tame geworden ist. Der Typ macht ja auch die Game Awards, oder besser gesagt die Commercial Awards mit irgendwelchen Celebrities, wo du dich fragst, was macht ihr hier? Haut ab! Es ist schon manchmal sehr, sehr cringy. Das ist aber der Nachteil, dass es so Mainstream geworden ist, dass jeder es, also ein Programm für jeden. Dann wird das daraus, dann ja, wird es ein Programm wie alles. Ja, aber wenn du danach die Stimmen hörst, so nach dem Motto, was sollte dieser ekelhafte Scheiß, diese cringige Shit, wie was ich nie vergessen werde bei den letzten Game Awards, bei Anthony Mackie, der nicht die Fresse halten wollte. Was denn? Er ist doch bekannt dafür, der krasseste Gamer zu sein. Ich verstehe dein Problem nicht. Ja, der Typ, der seinen Auftritt hätte nicht mal eine Minute dauern dürfen und der dauerte gefühlt 100. Furchtbar. Egal. Kommen wir zu den Ankündigungen des Summer Games Fest. Main Events. Eins der Dinge, die sofort angekündigt wurden, war Lego Horizon Adventures. Dings ist dazu nett, aber wozu? Ich musste aber sofort an dich denken. Es ist ein Lego-Spiel, oh, das ist bestimmt was für Stefan. Ich habe mir aber generell die Frage gestellt, wer da eigentlich die Target-Audience ist, weil... Das ist, ja, weil Horizon ist nichts für Kinder. Genau, weil Lego-Spiele sind eigentlich für Kinder, aber die dürfen ja alle Horizon nicht spielen. Ja, spielen meistens keine Lego-Spiele, wenn sie nicht gerade generell Gaming-Nerds sind. wenn du aber drauf achtest, also Lego ist falsch getargetet. Lego ist Spielzeug für Erwachsene, weil das Geld hat kein Kind. Ja, aber trotzdem, die Lego-Videospiele sind in erster Linie für Kinder. Also zumindest ist es die Target-Audience, auch wenn es meistens trotzdem von den Erwachsenen gespielt wird. Ja, das ist ja die Target-Audience bei Call of Duty, sind die Erwachsenen, aber spielen nur Kinder. Bedummt. Ja. Es ist halt, also Lego Rise of Adventures können gut werden, nur was mich gestört hat, waren erstens diese komischen Stiff-Animations, ob dort irgendjemand mit denen so spielt, weil die normalen Lego-Figuren haben sich normal bewegt und das sah wirklich weird aus. Ich hab mir ein Lego Horizon-Set hier rumstehen, why not? Was mich so ein bisschen beängstigt bei den Game ist tatsächlich, dass Aloy nicht die Fresse hält. Ja, das tut sie ja im Spiel auch nicht. Also, wo ist der Unterschied nicht, zum Basisspiel? Nicht wirklich. Ja, richtig. Nicht wirklich. Im Hauptspiel ist es nicht so dermaßen. Oh, also ich fand's schon. Die kriegst du ja gar nicht mehr. Also im ersten, im ersten Teil schon, im zweiten Teil ist es tamer. Das ist ich weiß nicht, nicht nur, dass ich das Gadget hatte, sondern wenn das Gadget mal ruhig war, dann hast du irgendwann Lust bekommen, sie über die Klippe zu stürzen. Ich mag Horizon, zumindest Teil 2, Teil 1 nicht. Ja, die Spiele sind gut, ändert aber nichts daran, dass Aloy ruhig mal zwei Sätze weniger reden könnte. Ja, das hatte Gott sei Dank im zweiten Teil auch die langsam die Fresse gehabt. Aber du musst auch verstehen, die Frau ist eigentlich ein Intro-Extrovert, die niemanden kannte außer sich selber und ihren Adoptivvater. Und dann muss man halt mit sich selber reden. Zum Charakter passt, also wie gesagt, es passt auch zum Ambiente und alles, wie sie sich aufgemacht haben. Aber ich würde persönlich auch kein Spiel über Claptrap spielen. Weil er einfach auch eindeutig ein, zwei Sätze zu viel redet. Ich schon, ich würde so, oh Gott, die Claptrap Adventures, I'm all in, dude. Yes, please, give it to me now. Da bin ich dafür. Kommen wir zum nächsten großen Game, was angekündigt wurde. Kingdom Come Deliverance 2, endlich ein Game. Wir wissen schon vorher, das rausgeht. Gamepad-Trailer. Alter, sieht das gut aus. Es sieht gut aus, aber wozu? Der erste war schon so verbuggt, dass man keinen Bock mehr hatte, es zu spielen. Nein, der erste, deswegen habe ich das so gern gespielt. Erinnere ich an den Stream, den ich damals gemacht habe, weil es so verbuggt war. Ha, mittlerweile ist es das ja nicht mehr. Das Coole an Kingdom Come Deliverance 2, Kingdom Come Deliverance im Allgemeinen, ist erstens diese Mittelalterwelt. Sehr, sehr cool gemacht. In Scarlet spielt es, ich glaube, in einem fiktiven. Das ist Polen? Ich glaube schon. Böhmen. Irgendwie sowas. Böhmen mit B. Böhmen. Böhmen, okay. Und ich mochte den ersten Teil. Es ist sehr, sehr immersive. Du musst sehr. Ja, du bist es ist halt immer noch ein bist Spiel, halt aber so gleichzeitig auch versucht. Mittelalter, nicht im Fantasy-Mittelalter. Richtig, ja. Ist cool. Also ich mochte den ersten. Ich bin gespannt, wie der zweite Teil ist. Ob sie da noch mehr immersive reingehen oder auch so ein bisschen, hey, wir wissen, der erste ist hat euch gefallen, aber hier... Ich glaube, dass sich zu viele Leute darüber beschwert haben, dass du nicht so ein krasser Dude bist. Der wird auf jeden Fall deutlich stärker krasser im Kampf sein. Er wird sehr actionlastig. Er wird actionlastiger. Und der Trailer hat mich auch dazu veranlasst, die Ritter der Kokosnuss zu gucken. Warum das denn? Als sie da einfach beleidigend aus dieser Burg rausschreien? Also, okay, gut, verstehe. Es hat mich so erinnert, kommt doch ihr... Ja. Den müsste ich mir echt mal wieder anschauen, den habe ich schon seit Ewigkeiten nicht mehr geguckt. Die Assoziation war bei mir sofort da. Du siehst eine Burg, du hörst irgendwie eine Beleidigung schreien und die anderen denken sich, boah, jetzt zeige ich es dir. Ist ja nur eine Fleischwunde. Wenn wir ein Killerkaninchen finden, bitte. als nächstes gab es The First Descendant. Das ist von ehemaligen Mass Effect-Entwicklern, was man auch gesehen hat. Weil das Ganze sieht aus wie ein Mass Effect-Solo-Shooter. Es wird anscheinend ein Third-Person-Loot-Shooter. Yay. Weiter. Ja, muss ja nichts Schlechtes sein. Ich lasse es mal auf mich zukommen. Weil Mass Effect 3 vom Gameplay her hat sich ja gut gespielt. Das stimmt allerdings. Sollte man nicht unterschätzen. Phantom Blade Zero ist das nächste. Das ist so ein, da gab es anscheinend Gameplay zu. Mich hat das überhaupt nicht angesprochen. Das sieht aus wie Sekiro, nur noch düsterer. Ja, und da reibt sich Jürgen die Hände, auch wenn er weiß, dass er das Spiel dann wieder hassen wird. Diese Momente, wenn du denkst, ich weiß, dass ich es kaufen und hassen werde. Ja, ja, diese klassische Hassliebe auf Souls-like-Games. Dieses. Man will es geil finden, ja. Man hat auch eigentlich Spaß dran, aber manchmal hauen sie einen halt zu hart auf die Fresse. Ja, das aktuelles stimmt, Beispiel also. Rise of the Ronin, wenn man den Schwierigkeitsgrad nicht runterstellt. Oh ja, das stimmt. Wir werden sehen, wie es ist. Mal gucken. Dann wurde überraschend angekündigt, Alan Wake 2 DLCs, die auch direkt erschienen sind. Einen Tag später, sehr cool. 3 Episoden von je ca. 45 Minuten bis eine Stunde. Das fand ich aber tatsächlich das Überraschendste daran, dass sie gleich erschienen sind. Ja, so Shadow ja, Drops sind eigentlich cool. Nicht üblich auf der Summer Games Fest. Nee, der letzte Shadow Drop vom letzten Jahr war dieses, wie hieß es? Hi-Fi Rush? Irgendwie sowas? Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall, das haben sie geshadow dropped. Das finde ich cool, dass die rausgekommen sind. Ich habe sie schon geladen. Ich habe schon von sehr vielen Leuten gehört. Ja, die sind Alan Wake 2 typisch sehr abgedreht. Auf jeden Fall, die werde ich mir noch anschauen. Dann Dark und Darker, das ist so ein Loot. Es ist kein Loot-Shooter, es ist so ein Loot Mittelalter-Ding. Ja, mich hat es so immer Art, an Might and Magic erinnert. Da gab es doch auch dieses. Mich erinnert das irgendwie. Ja, mich erinnert das so ein bisschen wie Diablo in 3D irgendwie. So. Dark Messiah, genau. Dark Messiah, daran hat es mich erinnert. Nee, leider nicht so cool. Das ist tatsächlich so, du findest Stuff und versuchst halt irgendwie zu überleben und andere Leute können dich umnieten. Und dir ja, Dark and Darker ist doch schon ewig irgendwie in der Mache und da gab es doch auch immer viele Diskussionen, ob jetzt die Entwickler da sich bei anderen Projekten bedient haben, wo sie vorher gearbeitet haben und ach. Anscheinend ist das geklärt, weil es ist auf Steam raus. Es gibt 2 Versionen, eine für 30 Euro und eine Free-to-Play-Variante, die eigentlich eine Demo ist. Dann gab es von dem Silent Hill-Erfinder Slitherhead, was furchtbar aussah. Also ich habe mich echt gefragt, Alter, ob das ich muss ehrlich sagen, ich bin ja ab und zu mal kurz weggeknackt und habe einen Powernap gehalten. Und ich habe mich kurz gefragt, okay, ich bin schon noch in der richtigen Zeit. Weil das sah ja nicht unbedingt so neu aus. Alter, also die Animation, die Grafik, die Sichter, das Splatter, die nette Idee, dass du von Körper zu Körper springen kannst. Das sah cool aus. Aber ja, aber die Animationen waren furchtbar, die Grafik war furchtbar. Und das kommt im November, wo ich sage, so, das hätte gut noch 2 Jahre vertragen können. Gebt euch mal noch 2 Jahre, genau. Aber gut. Was aber das Coolste war eben das von Körper zu Körper springen. Also um was Positives zu sagen, das hat mir gefallen. Ich meine, das ist typisch von Silent Hill. Ja, genau. Es ist typisch für den Silent Hill-Erfinder, dass es halt so gore- und horrormäßig ist, aber das hätte echt noch ein bisschen kochen können. Dann eine der größten Überraschungen für mich und auch für Marcus Civilization 7. Oh, fuck yeah. Oh, ich brauche nichts anderes mehr. Fuck yeah. Bringt eine riesen Deluxe Collector's Edition mit einer eigenen Stadt zum Anmalen draus. Reicht mir. Passt. Oh ja, Mann. Oh, fuck yeah. Oh Gott, ja. Da habe ich auch Bock drauf. Holy shit. Ich weiß doch eh. Sif wird gekauft, eingelegt. Ich teste es mal kurz. Urlaub vorbei. Vor allem, es kommt direkt für die Konsole raus, also nicht erst für PC und dann erst 5 Jahre später für Konsole, sondern tatsächlich von Anfang an direkt auf die Konsole. Kommt dann hier dieser Moonlight-Moment, dass dann so die Musik läuft und auf einmal ist es vorbei. Ja. Sehr überraschend auch, dass ein Haufen Games, die da angekündigt wurden, es nicht nur hieß, ja, kommt nur für PC, sondern hey, auch für Konsole. Hey, wir bringen das Spiel auch für Konsole. Ich habe schon mit einem anderen Kumpel diskutiert und habe zu ihm gesagt, es ist egal, auf was du spielst heutzutage. Ja. Es ist alles für alles so gut wie da. Es gab schon ein paar PC-Exklusiv-Dinge, aber ich glaube, die waren vergessenswert. Ja, das ist allerdings wahr. Spiele, für die sich in 2 Jahren, wenn sie für Konsole rauskommen, keiner mehr interessiert. Ja, die du dann am Ende der Liste findest bei den PSN-Sales. Richtig, die kommen neu für PlayStation raus und dann kommt gleich ein Sale, Summer Sale. Muss man halt einfach weiterhin ganz unten. Corona für danken, dass die Leute sich so viele Konsolen gekauft haben. Das ist allerdings wahr, ja, das stimmt. Als nächstes Black Myth Wukong. I don't give a shit. Ach, ich fand den Trailer so nett, geil. Aber ich würde es jetzt nicht spielen wollen. Es ist ein Souls-like. Es sieht abgefahren gut Monkey aus. Es ist schon seit ungefähr 7,5 Millionen vor Christus angekündigt worden, aber... Ja, das ist das erste Spiel eines chinesischen Entwicklers. Aber es ist, eine Chance gebe ich dem schon. Ob ich es jetzt viel spielen werde, werden wir sehen. Aber eine Chance gebe ich dem Ding auf jeden Fall. Könnte gut werden. Optisch gefällt es mir schon mal sehr gut. Auf das Kampfsystem sieht sehr schmackofatz aus. Ja, das stimmt allerdings, hat man gesehen. Dann machen wir, bevor wir zu dem eigentlichen Highlight für uns alle drei kommen. Reden wir kurz über die hast du Games, doch schon geredet. ja, da, eins kommt ja noch. Wir reden über die Sachen, die noch angekündigt wurden. No More Room in Hell ist ein Survival Corp Shooter. I don't care. Quidditch Champions sieht cool aus. Auch für mich ein kurzer Wutmoment, in dem ich dachte, okay, das habt ihr mir also rausgeschnitten. Ja, das hat ja auch einen ganz simplen Grund, weil so kannst du wieder Harry Potter und alle reintun. Ja, ich verstehe den Grund. Aber ihr habt es mir weggenommen. Weil ohne Harald Töpfer verkauft sich das halt nicht so gut. Was ich schön fand, war, dass der Trailer aus der Sicht von Ginny war. Das fand ich sehr cool. Ich meine, ich hab das Spiel hier schon. Das ist für die PlayStation 2. Quidditch Weltmeisterschaft. Ich weiß nicht, was hier nur da. Na, ich bin gespannt. Soll für die extra PS Plus Leute, die mehr für PS Plus zahlen, warum auch immer, kommt das bei Day One schon rein. Dann, bei Premium meinst du? Cuffbust. Ja, genau. Cuffbust ist so ein Koop-Game mit Aliens, die ausbrechen. Das sah weird aus. Das sah so strange aus, einfach nur. Star Wars Outlaws, da gab es einen kurzen Trailer zu. Ich hab Bock. Es sieht schon cool aus, aber das Gameplay an sich war schon sehr generisch. Ja, ja, aber der ganze Trailer hat richtig Bock drauf gemacht. Ja, die Atmosphäre war krass. Die Atmosphäre war krass gut. Übel. Mega. Wir reden dann noch später drüber, wenn wir zum Ubisoft-Ding kommen. Neva ist ein neues Spiel, der Grismacher. Ich habe Gris nicht gespielt. Sieht nett, sieht aus wie ein nettes Indie-Game, warum nicht? Once Human ist das, was dieser komische Scam-Shooter hätte werden sollen. Das ist ein Open-World-Multiplayer-Survival-Game. Das erscheint am 9. Juli. Da gab es so einen Scam-Shooter. Ich weiß nicht mehr, wie der hieß. Auf jeden Fall war das absolute Scheiße, was die da gemacht haben. Also ich fand jetzt Human auch nicht unbedingt prickelnd, was ich da gesehen habe. Nee, es ist nicht, es ist, also für mich ist es nichts, aber es ist halt schön, dass sich Leute gesagt haben, hey, wenn die zum Scam, was soll die Scheiße, wir machen ein richtiges Spiel draus, leckt uns. Das finde ich gut. dann gab es ein dickes Ding zu Metaphoria Fantasio. Gib mir bitte sofort. Es ist halt lächerlich, wie interessant dieses Spiel aussieht. Ja, Mann, ohne Scheiß. Kampfsystem ist halt Standard, aber was weiß ich. Die Welt ist cool, die Grafik ist cool. Ja, die haben sich halt auf ihr Kampfsystem festgeschossen. Warum was kaputt reparieren, was funktioniert? Never change a running system. Sehr richtig. Und die Zwischensequenzen sehen so gut aus. Oh ja, Mann, ich hab mega Bock drauf. Leider kann man nicht daten in dem Game, ist schon bestätigt. Ja, da braucht Markus es ja gar noch nicht kaufen. Schau, ein Spiel weniger für deine Liste. Aber es sieht ansonsten so gut aus. Und vielleicht überlegen sie sich das mit dem Dating ja nochmal. Da kommt dann extra der Dating-DLC, weil die Leute auf die Balkan steigen. Atlas anziehen. Weltweite Demos, weil das Dating fehlt. Ich habe an Jürgen schon geschickt, die wird vermutlich bald wieder verfügbar sein. Und zwar beim... Hat meine bessere Hälfte gerade hier live eingetütet. Echt? Ja. Ah, damit habe ich verpasst. Naja. Kannst du noch eine zweite reinpacken? Das muss ich aber gleich zeigen. Es ist live, das lassen wir so drin. das muss sein. Ich glaube, das muss ich aber dann gleich zahlen. Ja. Wenn es geht, geht's. Wenn ja, nicht, Stefan hat es inzwischen PayPal, der kann es dir überweisen, wenn es ist. Ja. Sie schaut, ob sie es kann. Reden wir erstmal weiter. Nice. Dann eine gute Nachricht. Wir kriegen ein neues Batman Arkham Game. Yay! Schlechte Nachricht, VR. Oh. Yay! Oh. Fuck. Dann halt nicht. Interessiert niemanden? Ja, genau. Dann halt nicht. Tears of Metal in Co-op Hack and Slay in Viking-Look. Das sah witzig aus. Das sah auf der einen Seite sah witzig aus, auf der anderen Seite dachte ich mir so, warum gibt es ein Viking wie heißt das mit den mit diesen Warrior-Games da? Dynasty Warriors. Ja, warum gibt es ein Viking Wars Dynasty Warriors? Warum gibt es überhaupt ein Dynasty Warriors? Das konnte mir bisher auch noch nie jemand beantworten. Weil das Musu-Genre immer noch sehr beliebt ist, überraschenderweise. Wie man gesehen hat, es wurde ja auch Zero angekündigt. Mhm. Ja. Dann Dragon Ball Sparking Zero. Hurra! Neuer Klopper. Hurra! Ein neuer Klopper von Dragon Ball. Das meine ich durchaus ernst, weil es ist ja quasi Budokai Tenkaichi 4. Es heißt ja nun nicht Tenkaichi 4, obwohl es Tenkaichi 4 ist. Spielen wir dann nochmal die Story von Z? Gott sei Dank, ja. Ich hoffe. Zum Glück, ja. Ja, ich habe schon wieder vergessen, worum es ging. Und aber es sind halt alle Charaktere auch aus Super dabei. Das heißt, du kannst auch die Super-Timeline wahrscheinlich spielen. Ich schätze mal schon, ja. Also ich weiß, es geht um, dass es nicht Montag ist, sondern Sonntag. Dass Leute nicht in einem Dings gearbeitet haben. Da, wo irgendwas explodiert ist. Das war doch Dragon Ball, oder? Dann gibt es einen Multiplayer-Shooter Delta Force Hawk Ops, Multiplayer bla. Fatal Fury City of the Wolves. Okay. Hat auch keiner nachgefragt. Das ist irgendwie... Ja, das ist irgendwie... weiß auch nicht. Wieder so ein Fighting-Game, was in der Community hochgefeiert wird, hochgeschätzt wird. Waren Fatal Fury nicht diese Klopper, wo du dich in Monster verwandeln konntest? Oder verwechsel ich das gerade mit was anderem? Ich glaube, das war was anderes. Ich bin mir nicht mehr sicher. Dann gab's Arena-Kämpfer Nummer 5675, Alter, ist Battle Crush. Mecha Break, ein Multiplayer-Spiel mit Mechas. Wer auf Mecha steht, warum nicht? Dann hat Blumhouse, diese Horrorschmiede, hat einen Haufen Games angekündigt. Eine Fortsetzung von Freif Schnarch at Freddy's. Und ein Haufen anderer Horror-Games, die nett aussahen, wieso nicht. Dann gab es Mighty Morphin Power Rangers Rita's Rewind. Furchtbare Zwischensequenzen, nettes Pixel-Gameplay. Ja, also es ist ja von den Leuten, die auch das Shredder's Revenge Game gemacht haben, glaube ich. Und ja. Und deshalb, ich freue mich riesig drauf, weil weil Go-Go Power Rangers da läuft, haben sie mich natürlich sofort in der Tasche. Ja, mit dem Lied kriegst du Jürgen immer, weil Jürgen dann immer sofort voll ab abdancen ist und die Luftgitarre ausgepackt wird. Und ich kann dieses Lied nicht hören, ohne abzugehen. Das ist mir völlig unmöglich. Das ist so, keine Ahnung, antrainiertes Verhalten. Und das Spiel sieht ganz cool aus. Es wird natürlich kein Game of the Year Contender oder so, aber wird ein geiles Game zum Zwischendurchzocken auf jeden Fall. Ich freue mich riesig. Kleines Ding, die haben die Kawabunga Collection rausgebracht. Für die anderen Dinge sind sie nicht verantwortlich. Ah, okay. Macht nichts. Ich freue mich trotzdem. Ja, warum nicht? Also, und die Kawabunga Collection war mit so viel Liebe zum Detail gemacht. Ja, sieht nicht schlecht aus. Ich habe mein einziges Power Rangers Game, was ich je gespielt habe und geliebt habe, war das Power Rangers The Movie, The Game fürs Super Nintendo. Wo auch Go-Go Power Rangers läuft im Menü. Natürlich, so wie in jedem. Ja, so wie sich das gehört. Richtig. Sonst ist es kein Power Rangers Spiel. Was sagst du zu Power Rangers, Markus? Ist eigentlich schon fast ein Blindkauf. Es steht Power Rangers drauf, ja. Wie viele Spiele gibt's davon? Nicht genug, richtig. Vor allem Sidescroll Beat'em Up ist einfach ein No-Brainer, was viele. Das Thema angeht. Richtig. Ja, richtig, das sind allerdings, ja. Deer and Boy oder auch Gut Punch the Game, warum nicht? Ja, aber der kleine Junge, der so ein kleines Rehbaby findet und das irgendwie durch die Gegend läuft mit dem, wieso nicht, sieht witzig aus. Könnte gut werden, ich halte meine Taschentücher bereit. Killer Bean, ein Roguelike-Shooter über eine Bohne. Weil es ja noch nicht genug Roguelikes auf diesem Planeten gibt. Ist das nicht das, wo sogar nur von einem Entwickler programmiert wird? Ich glaube, es gab nämlich eins, das wurde angekündigt und da ist nur eine einzige Person dahinter. Und dafür sah es echt gut aus. Entwickler ist Killer Bean Studios. Er hat gemacht Killer Bean und Killer Bean Unleashed. Die sind beides Handy-Games. Du merkst wirklich, dass man Jeff Keighley keine guten Trailer gegeben hat dieses Jahr irgendwie. Dass er gesagt hat, nö, die behalten wir für uns. Doch, ja, Killer Bean ist das, wo auch gesagt wurde, dass da nur ein Entwickler dahinter hängt. Und dafür muss ich sagen, sah es echt gut aus. Ja, wenn du es drauf hast, hast du es halt drauf. Das hast du ja auch bei Chained Echoes gesehen, das hat auch einer alleine gemacht. Ja. Das stimmt, ja. Ein Deutscher. Mhm. Karen oder Kairn, neues Klettergame. So, yay. Wonderstop ist von den Machern von Stanley Parable. Da bin ich drauf gespannt, weil das sah interessant aus. Ein cosiges Game über eine, wo du Tee zubereitest und Kriegerin mit Flashbacks. Ja, oh Gott. Kriegerin mit Flashbacks. Das sieht cool aus. Ich hab's abgefeiert. Cool. Wann kommt es? Ich hab diesen Trailer abgefeiert. Das ist, wo sie dann auf die Parkbank mit diesem Tee geht und total in ihren Flashback fällt und dann kommt dieser Wirt und reißt sie wieder raus. Ja, geil. Das ist sehr, sehr cool. Also gleiches Cozy Game, aber auch gleichzeitig irgendwie sehr, sehr halt wieder mit einem Twist. Was ist von dem Typ, der Stanley Parable gemacht hat? Ich liebe Stanley Parable. Oh, das wusste ich gar nicht. Ist bald verfügbar. Wann genau, kann dir noch keiner sagen. Aber auf jeden Fall ich will es haben. Ja. Dann so Unknown Awakening. Unknown Awakening ist ein Abenteuerspiel, wo wir durch Dimensionen reisen können. Why not? In Notria The Last Song ist das sollte am selben Tag erscheinen wie der Elden Ring DLC, wo alle gesagt haben, oh Freunde. Das ist jetzt nicht die beste Marketingentscheidung. Das war nicht euer beste Entscheidung. Hat sich das Marketing dann nochmal zusammengesetzt und eine andere Entscheidung getroffen? Ja, haben sie. Weil es wahrscheinlich nicht so ganz viele Verkäufe an dem Tag sonst generiert, so. Nicht wirklich. Nein, es kam, glaube ich, sogar. Ist es früher? Oder später? Ich weiß nicht mehr, wann es genau rauskommt. Auf jeden Fall, es gibt eine Demo zu, kann man ausprobieren. Die Demo ist, ich habe gehört, ist ganz nett. Ist halt so ein Souls-like-Game. Ja, ich bin halt generell jemand, der eigentlich nicht mehr so gerne Demos spielt. Ich warte einfach immer lieber aufs fertige Produkt. Das ist wie so Early Access-Kram. Das ist halt so, es bringt halt nichts. Ja, ist dieses Jahr aber auch ist bisher auch vollgestopft mit Early Access Games, wo ich dann denke so, okay, ja nett, aber. Ja, sonst hast du halt dieses Problem, was Markus und ich bei Dark Cloud hatten, dass wir da, keine Ahnung, monatelang ein und dieselbe Demo rauf und runter zocken. Und dann kommt das Hauptspiel und du hast keinen Bock mehr zu zocken, weil du nicht nochmal den Anfang spielen willst. Und danach ist es ausverkauft und du ärgerst dich, dass du es dir nicht doch gekauft hast. Sehr richtig, ja. Naja, das stimmt. Das Problem ist aber auch, ich weiß noch, wo Early Access rauskam, wo alle Leute geschrien haben, das ist ein Scam, und da gibt es Leute, die bewerten heutzutage Early Access Games als 10 von 10. Fuck off. Sorry, aber nein. Ich glaube, das sind halt einfach die im Early Access drin waren und einfach sagen, ich will mein Geld sicher in was Gutes investiert haben, also gebe ich dem eine 10 von 10. Kann sein, wer weiß. Ganz wichtig, Sonic X Shadows Generations. Ich war noch nie ein Sonic-Fan. Keine Ahnung. Für mich rennt Sonic Mario seit Jahrzehnten hinterher mit einem halben Herzinfarkt und schafft es, ihn nie einzuholen. Kriegt er nie hin. Also, nee. Brauche ich nicht. Oder was sagt ihr? Hängt nicht mein Leben von ab. Könnte ich auch verzichten. Hängt nicht dein Leben von ab. Ja, es ist halt so. Wäre das Fantasio für dich eigentlich auch für die Xbox, die Collector's Edition, okay, oder nur für die PlayStation? Nur für die PlayStation, auf gar keinen Fall für die Xbox. Okay, dann hat sich das Thema erledigt. Naja, macht nichts. Dune Awakening, der Trailer sah so furchtbar aus, ich habe gedacht, haben wir etwa ein neues The Walking Dead Destinies von Gameville? Meine Hände rieben sich schon, weil der Trailer so abartig janky shit aussah. Nein, es ist ein Survival Mittelalter-Doom. Open World MMO von den Leuten, die Conan gemacht haben. Conan Exiles. Conan Exiles war doch gar nicht so schlecht eigentlich. Nee, ich bin kein Fan von Conan Exiles. Also Conan war eigentlich recht gut. Und das sollte jetzt Dune sollte das werden, oder? Ja, das heißt jetzt Dune. Dune Awakening heißt es. Ja, also ich war von dem Trailer so null gehypt. Weil wenn Dune schon anfängt mit, ja, wir machen das mal anders. Was wäre, wenn es mich nicht gegeben hätte? Okay, nein, danke. Ja, deswegen saß ich ja dran und dachte mir so, oh, aber das ist ein neues Destiny's? Oh, bitte. Da bin ich dafür, weil das war so schlecht. Oh Gott. Ja, da habe ich mir tatsächlich die Zeit mit was zu essen machen vertrieben. Weil ich schon am Anfang in den ersten ein, zwei Minuten keinen Bock nach dem Trailer hatte. Verstehe. Dann gab es Battle Aces oder auch wir haben League of Legends zu Hause. Es ist furchtbar aus. Finals kriegt ihr dritte Season, who gives a shit, das Spiel spielt eh keiner mehr. New World, das gefällte Amazon-Game, kommt auf die PlayStation. Na, endlich. Weird. Aber wer braucht's jetzt noch? Mal ganz ehrlich. Keine Ahnung. Ist generell nie, wann jemand gebraucht. Nein, das hat überhaupt niemand danach gefragt. Die haben das Spiel aber komplett umgebaut. Also wirklich alles. Die haben im Prinzip ein Final Fantasy 14 raus aus dem Ding gemacht. Die haben das komplett geändert. Aber wir wissen doch, was passiert mit Spielen, die schon zwei, dreimal gefailt sind. wer nimmt die bitte noch ernst, Sepp, wenn du es ja auf links drehst? Gib dem Titel einen neuen Namen, dann verkauft sich's wie geschnitten Brot. Also ich hätte tatsächlich gesagt, wenn ihr das schon auf die Konsole haut, dann macht sich zum Vollpreis, macht zum Budgetbird von 30 Euro und seht zu, wie das Geld reinfließt. Oder nö, ist ein Vollpreis-Game zu 60 bis 70 Euro. Oder Amazon, so kleine Marketingstrategie, falls ihr zuhört, ihr hättet einfach New World vorher streichen können und nur diesen Titel, ich kann ihn leider nicht aussprechen, Aeternum. Und das ist der Spieletitel. Raus damit. Fertig. Die Leute kaufen das, ohne zu wissen, dass es New World ist. Und lieben es. Ja. Dann gibt es Kunzyu Gami, Path of the Goddess. Ein... Was ist das? Ein Was ist das? Ich dachte, das ein, könnt ihr das? Mir erklären, was das sein soll. It's a unique Japanese inspired single-player Kagura Action Strategy Game. Alles Gesundheit. Klar. Gesundheit. Hyperlight Breaker. Sieht ganz interessant aus. Das ist, glaube ich, von den Hyperlight Drifters, soweit ich weiß. Ja. Ja, der Name kommt ja nicht von ungefähr. Sieht nett aus. Ja, sieht nett aus. Ja, Hyperlight Drifter war ja schon ein hübsches Spiel. Ja, neues Skate mit einem der wohl dämlichsten Trailer, die ich je gesehen habe. Ja, zu den dämlichsten hier, Trailer kommen wir noch. Ja, hey, wir sind hier in einer, in einem Büro. Niemand weiß, worum es geht. Also, hä? Dann war ich kurz auf der Webseite und so, ach, Skate, mein Gott. Ein Skating-Game halt. Ja, Skating-Game halt. Der Trailer war halt so null passend dazu. Ja, absolut. Palworld kriegt ein neues Update. Yay, ich hab's ein bisschen gespielt, jetzt ein bisschen länger. Ist ganz nett. Gibt's das mittlerweile für Konsole? Nur für die Xbox bisher. Also es gibt's nicht für die Konsole. Passt. Genau. Alles klar. Ganz wichtig, Freunde, Valorant erscheint endlich für die Who gives a shit. Ganz ehrlich, what the fuck? Was ist Valorant? Counter-Strike with Abilities. Also wieder, es trifft die Regel, die wir am Anfang gesetzt haben, wenn ihr zu spät die Sachen auf die Konsole bringt, interessiert sich keiner mehr dafür. Ja, das Problem ist halt, Valorant, die Community ist riesengroß, aber die sind PC-Spieler und keine Konsolen. Ja, und die werden dann kommen, jetzt kommen dann Konsolenspieler wie du, die es dann halt mit dem Controller richtig drauf haben. Und dann heulen die Kinder rum, ja. Und sagen, du cheatest oder so. Naja, das kann passieren. Squad Busters ist einfach nur ein Handy-Game mit Leuten, die viel zu viel Geld für die Trailer ausgegeben haben, mit Chris Hemsworth und so. Boah, also, warum auch immer. Ich habe mich echt gefragt, Leute, könnt ihr mir erklären, wie man und in Dolph Handy-Game Lundgren so viel Kohle in den Trailer stecken kann? Weil die Schauspieler werden das nicht gratis gemacht haben. Nein. Nope. Die werden nicht gesessen haben, Dolph geil, Lund. Ich finde dein Konzept so gut, ich mache das gratis. Allein die 30 Chris Sekunden, Hemsworth, die du, Dolph Lundgren. Allein die 30 Sekunden, die du Chris Hemsworth siehst, wird mehr gekostet haben als die Produktionskosten des Spiels. Ja. Ja, als die Produktionskosten von Teil 1 und Teil 2. Ja. Wie kommt man auf diese Idee? Keine Ahnung, Alter. Also es ist ein Handygame, who gives a shit? Kommen wir aber zum meinem absoluten persönlichen Highlight der allgemeinen Main Show und zwar Monster Hunter Wild. Oh, ich hab Bock. It's in my pants. Aber leider kein Shadow Drop mit kommt jetzt dann irgendwie im September, sondern 2025. Wir glauben tatsächlich, dass es im Januar oder Februar rauskommt, weil, glaub mir, die werden den Dings von, den Release von GTA 6 wird jeder meiden. Und bei GTA 6 sieht es so aus, als ob das verschoben wird auf 26 und da werden die Leute richtig pisst werden. Weil sie alles auf 26 geschoben haben jetzt. ja, weil sie so gut wie alle auf 26 geschoben haben. Und das, was sie bis jetzt gezeigt haben, sah so aus so, ja, das kommt nicht mehr. Mit 25 vergiss es. Perfekter Termin für Monster Hunter Wilds. Mit einer passenden Playstation dazu. Oh ja. Die man gleich im Bundle kaufen kann. Und dann muss ich nur noch meine Frau davon überzeugen, dass ich die krieg. Und sie darf unsere alte PS5 haben. Es gibt, die haben den allerersten Teaser damals schon auseinandergenommen. Wir haben einen Baby-Pucke-Pucke entdeckt. Und ich möchte von dem gerne einen Plüsch haben. Vielen Dank. in der Collector's Edition, nehme ich. Angekündigt wurde unter anderem, das ist die Next Generation of Monster Hunter, Seamless Transitions between Village and Wilds, das heißt keine Loading Screens, dynamisches Tag- und Nachtwechsel, dynamisches Wetter, Regen, Lightning Storms, Dust Storms und so weiter. Die Map ist doppelt so groß wie jedes andere Monster Hunter Game bis jetzt. Geilo. Quests sind dynamisch und starten direkt im Field. Das heißt, du brauchst nicht mehr als Questboard. Du kannst jetzt Waffen changen während der Hand. Oh. Ja. Nice. Es gibt ein neues Mount namens Cycrets. Gesundheit. Die sind sehr agil und können überall hinrennen und so weiter. Haben wir ja schon einen Trailer gesehen, sah voll geil aus. Ja. Angriff und Items aufheben sowie Items Weapon swappen kannst du machen, während du gemountet bist. Mounts haben ein Autorun-Feature und kannst irgendwo hinpinnen auf die Karte und kannst sagen, bring mich dahin, Mount bringt dich dahin, brauchst nicht selber steuern. Ja, da kannst du derzeit halt dein Buff-Food essen und deine Waffe nochmal schärfen. Ja, genau, so. Richtig. Du kannst nach der Quest alles erkunden, bist nicht mehr zurück ins Camp geforst. Das heißt, du kannst in Ruhe die Karten erkunden. Riesengroße Monster laufen jetzt in Herden durch die Gegend. Das wird interessant. Oh. Monster können miteinander aktivieren und fighten. Lightbowgun, Heavybowgun, Huntinghorn sind die mit der meisten Changes in dem Game. Ja, die waren ja völlig okay in den letzten Monster Huntern. Also die mussten mal ein bisschen genervt werden eigentlich. Ein ganz klein wenig. Capcom hat einen riesengroßen Fokus auf Story gelegt dieses Mal. Dein Hauptcharakter kann sprechen, der Palico kann sprechen, das wird interessant. Online-Koop, Matchmaking-Improvements. Es gibt Crossplay, was ich sehr cool finde. Das heißt, du kannst mit Leuten am PC und Konsolen und so alles zusammenspielen. Sehr cool. Und, also unter den Konsolen verstehe ich das noch, aber ich persönlich würde die PC-Spieler gern ausgrenzen. Weil die modden sowieso... Ja, es gibt sehr viele Leute, die das zu Tode modden werden. Katastrophe. Und mit denen kannst du dann einfach nicht spielen. Hey du, warum ruckelst du so? Ach, ich muss mal kurz eine Mod ausschalten. Ich muss mal kurz meine 25 Mods installieren oder ausschalten, ja. Ja, und da hast du diese ganzen genital gesteuerten Idioten gehabt, die unbedingt ein Dating-Ding drin haben wollen, wegen der einen Tussi da drin im Trailer. Ja. Katastrophe. Oh. Playing through the story in multiplayer is more convenient, but there are still some story moments you have to watch solo. Das heißt, du kannst die komplette Story im Multiplayer spielen, kannst aber auch einige Sachen erst dann im Solo-Modus sehen. Ich freue mich drauf, ich habe da tierisch Bock drauf, ich möchte es gerne haben, bitte hier auf der Stelle, vielen Dank. Ich war aber auch schon gehypt jetzt auf die Story, auch wenn Monster Hunter jetzt nicht immer die ausgeklügelte, tiefgründige Story hat. Solange aber sie gut inszeniert ist, störe ich mich nicht dran. Die Inszenierung in dem Trailer war ja schon sowas von geil. Ja. Dieses kleine Kind, das dann auf einmal grob übersetzt sowas sagt wie, jetzt kommt der Hunter. Boah, übel. Ja. Übel. Freue mich schon. Mega. Und auf die Dune-Babys freue ich mich. Und ich kann's kaum erwarten, wenn alle Leute nicht Englisch bei mir in dem Spiel reden oder Japanisch, sondern hey, okay. Kann's kaum erwarten. Ich hoffe, das kann man wieder einstellen. Das ist ja geil. Das ist ich hätte eigentlich gerne, wenn sie sagt, da kommt ja der Hunter, da muss das Superman-Theme eingespielt werden. Weißt du, kommst da so rein. Aber ich muss sagen, eine Info hat mir gefehlt, weil ich meine, gekauft ist das Spiel ja eh schon. Da hätten sie sich den ganzen Aufwand mit Trailer sparen können. Viel wichtiger für mich, wann beginnt die Vorbestellung der Collectors Edition für den europäischen Raum? Vermutlich nach Gamescom. Weil du musst dieses Datum wissen, du musst gleich Refresh bestellen. Ja. Laut Gamescom, auf der Gamescom wird es zu spielen sein, das heißt, da gibt es die Demo, die erste. Wenn die Gamescom vorbei ist, wird die Demo vermutlich ins Netz geladen, das heißt, wir können sie bestimmt ausprobieren, so wie letztes Mal bei World. Und geschätzt wird der Release-Termin wie letztes Mal bei World auf Februar, März nächstes Jahr. Gott, hab ich Bock. Das heißt, egal wer von uns sieht, dass man die Collector's Edition bestellen kann, gibt allen anderen Bescheid. Ich hoffe nur, dass das Release-Datum bekannt gegeben wird, bevor ich meinen Urlaub einreichen muss. Oh ja, ich auch. Da baller ich meinen kompletten Urlaub. Ich baller mir halt auf jeden Fall 2 Wochen rein, in denen ich dann eigentlich wirklich mich gar nicht bewege. Ja. Also vielleicht schaffen wir es da, synchron Urlaub zu nehmen, weil... Das wäre schon sexy. Bei uns zu Hause haben auch alle sexy Bock drauf, deswegen war das ja kein Scherz mit dieser neuen Konsole, die benötigt wird. Oh, wir hätten endlich eine Vierergruppe. Nice. Wow. Fuck, das erste Mal Monster Hunter zu viert. Also muss man sich nur einigen, wer mit welcher Show Waffe spielt. Mittlerweile Hammer, nehme ich alles, bis auf diese komischen Umbauschusswaffen. Also ich nehme Hammer, das ist schon mal klar. Markus nimmt irgendwas anderes, du nimmst dein Schwert. Ich bin Longsword-Main, schon immer gewesen. Also, und präferiert ja, ist bei mir Dual Blade oder Bogen. Und, und Frauchen ist Glyphe, genau. Ja, dann steht das doch schon fest. Geil. Und die ja, geht also, ab mit dem Ding. Also, wenn ich mit ihr Monster Hunter World spiele, ich denke mir, wow, wann hast du mich überholt? Ja, wenn man die Glyphe spielen kann, ist es lächerlich, was man damit alles anstellen kann. Ich spiele Glyphe, sie spielt Glyphe ja, und sie zieht mich so ab, wo ich mir denke, Moment, lass mir von dem Monster doch noch was übrig. Ach, das wird schön. Hoffentlich kriegen wir das auf die Beine gestellt. Ja. Das wird richtig geil. Oh ja. Oh ja, das wird so gut. Also sobald das Release-Termin bekannt ist, müssen wir unseren Urlaub dafür einreichen. Ein Sabbatical, ja, einfach für Monster Hunter, oder? Geht das? Das müsste möglich sein. Ich mache eine Pilgerreise. Oh, ich habe mir aus Versehen das Bein gebrochen. Au. Wie kommt es, dass ein Lastwagen direkt vor ihr Bein gefahren ist? Oh, das weiß ich auch nicht. Das ist eine gute Frage, die ich hier nicht beantworten will. Ich brauche frei. Nein, das war bei Dragon Quest so. Ich erinnere mich nicht. Alles im Allen fand ich die Show relativ enttäuschend, bis halt auf Sith und Monster. Aber eins hat Power jetzt noch gefehlt. Und ja, Power. Eins hat mir jetzt noch gefehlt, Street Fighter. Ja, ich habe doch gesagt, Street Fighter kriegt neue Charaktere, wo gibt's denn shit? Das ist mir ein bisschen zu kurz gekommen. Ich fand den Trailer so geil gemacht. Hat mir richtig halt so, Bock gemacht auf Street Fighter 6. Ich habe das Spiel sogar inzwischen hier. Ich habe es nur noch nicht gespielt. Warum sieht M. Bison aus wie Arthas in Billig? Was soll die Scheiße? Egal. Nein, danke. Es ist Street Fighter. Who gives a shit? Wie gesagt, ich fand die Show relativ enttäuschend, bis auf meine zwei Highlights. Was waren eure Highlights? Power Rangers und Monster Hunter. Monster Hunter und Civ. Warum musst du fragen? Ich kann nur hoffen, dass Civ und Monster Hunter nicht zur gleichen Zeit rauskommen. Also ein halbes Jahr muss da schon dazwischen sein. Ja, sonst wird es schwierig. Ja, das stimmt. Und dann kommen wir zur Xbox Showcase, wo ich tatsächlich sagen muss, holy shit. Das könnte wahrscheinlich die beste Xbox Show aller Zeiten gewesen sein. Also nach der negativen Presse, die dieses Jahr hatten und die letzter Zeit hatten, ist das tatsächlich krass, was die da rauskommen. Ich habe geflucht für diesen Xbox Showcase. Ich muss ehrlich sagen, ich habe geflucht, weil ich weiß, für mindestens ein Spiel, das wird niemals auf einer anderen Konsole rauskommen. Und ich muss mir echt überlegen, ob ich eine Xbox dafür mir wieder zulege. Und ich hatte diese Konsole abgeschworen. So wie jeder andere normale Mensch. Ich muss jetzt auch eine Xbox Series X dann zu Weihnachten kaufen, ich weiß. Aber dieses Spiel, ich glaube, ihr wisst, von welchem ich rede. Davon kommen wir gleich, ja. Also, reden wir kurz über die Call of Duty 6 Show. Ich meine natürlich über die Xbox Show. komm, alle wirklich. Hey, hier, Call of Duty 6. Ja, wir bringen es allein, zum es allerersten Mal. Allein, dass es schon sechstes Black Ops gibt, geht mir nicht in den Schädel. Das erste ist immer noch das beste Black Ops, was eine coole Story hat. Aber die anderen Dinger haben ja... Na, die sind ja irgendwann sowieso ja, aber Story man muss aber auch mal ehrlich sein, auch wenn es Call of Duty ist, der Trailer sah schon nice aus. Da muss man ehrlich sein. Das sah wirklich geil aus. Es war für mich einfach nur, es ist dasselbe wie immer. Ja, aber es muss ja bei Call of Duty nicht Schlechtes Musik sein, weil Call of Duty will einfach nur der cheesy American Super Soldier Ding sein und dafür reicht es ja völlig aus. Und sagen wir, solange die Kampagne 6 Stunden Dauerfeuer ist, ist es eigentlich völlig in Ordnung. Nee, das wären bestimmt wieder anderthalb. Die unterbieten sich ja immer. Ja, dann hast du ja auch den beliebten Zombie-Modus. Ich meine, ich spiele nicht Online-Shooter, aber ich meine, Black Ops Zombie-Modus für die Fans basiert. Ist es ja durchaus wichtig. Black Ops ist halt Black Ops und man kann es als Eyecatcher kurz nehmen, um die Standard-Fans in den Showcase mitzuholen. Richtig. Ja, aber wollt ihr wirklich 300 Gigabit für das Spiel installieren und danach noch streamen? Ich sag, für Fans ist es cool. Ja. Ich versuche das ein bisschen objektiv zu sehen und nicht zu bashen, obwohl mich Call of Duty eigentlich überhaupt nicht interessiert. Aber es ist... Mich leider nicht mehr, seitdem die aufgehört haben, sich ernst es zu nehmen. Aber also, nachdem sie sich zu ernst genommen haben. Gebührte Trailer sah wenigstens gut aus. Kommen wir zu einem Trailer, den ich richtig gut fand, der richtig gut aussah und der auch Bock gemacht hat. Doom the Dark Ages. Alter, der hat gerockt. Leck God damn! Leck mich. fuck! Also, ich bin ja nicht der Shooter-Spieler, aber leck mich hat mich diese Allein wieder die Musik. Oh. Ja, sie ist zwar nicht mehr von Mick Gordon, weil der hat sich von denen getrennt. Ja, aber es ballert trotzdem. Aber leck mich am Arsch, ballert der rein. Und ich finde dieses Setting auch richtig geil. Mittelalter. Doom im Mittelalter. Du musst auf Technologie verzichten. Egal, gib mir irgendwas, womit ich die Dämonen klein kloppen kann. Ich habe eine Schrotflinte, die Schädel von meinen Gegnern zerlegt und sie als Splitter wieder rausballert. Wer auch immer das erfunden hat, gib dem Typen oder diese Kettensäge, die er durch die Gegend wirft. Wie geil ist das einfach? Das ist also oh. Ja, dieses Schild. Ja. Mega cool. Es gibt Leute, die haben das Schild in Doom 1 gemoddet. Also, mega geil. Das hat mich, also, da sagt ihr mir so, ah, shit, ich muss das letzte Doom noch durchspielen. Das Problem ist, ich muss ehrlich sein, ich habe nicht das Reaktionsvermögen für die neueren Doom-Spiele. Ich schaffe das nicht mehr. Ja, dafür spiele ich selber zu wenig Shooter. Ich bin nicht eingespielt genug in Shootern. Ich kann das nicht mehr. Aber ich finde das Schönste, da es im Mittelalter spielt, haben sie ja gesagt, es ist entschleunigt. Ja, das habe ich im Trailer gesehen. Ja, es ist aber wirklich langsamer als die neuen Dooms. Ja, aber ich brauche das gemächliche es, ja? Gunplay von Destiny. Kannst du Destiny halten, was du willst, aber das Gunplay ist einfach geil. Ja, dann gab es Date of Decay 3, wo ich mir dachte, oh Gott, nein. Dass sie mit der Reihe nicht aufhören, obwohl da gefühlt kein Hahn nachkräht. Teil 1 war so ein Sleeper-Game, was so eine kleine Community gefunden hat. Dann sagt, hey, wir machen Teil 2. Teil 2 war verbuggt und so kaputt, dass ihn keiner spielen konnte. Wir überarbeiten Teil 2. Dann kam Teil 2 raus und keiner hat ihn gespielt. Hey, wir machen Teil 3. Warum? Für was? Hört doch auf. Ja. Also ich habe tatsächlich den Trailer nicht verstanden, weil ich kenne State of Decay nicht und ich dachte mir, was ist das für ein sinnloses Spiel? State of Decay ist so ein Survival-Crafting-Horror-Teil, wo du nie einen einzigen Charakter spielst. Du hast zwar einen Charakter am Anfang, aber wenn der drauf geht, springst du automatisch zu einem anderen Charakter und dann geht dem seine Geschichte irgendwie anders weiter. Irgendwie so war das. Wow. Ich weiß nicht mehr. Spannend. Ich habe nur den zweiten gespielt. Ja, es ist halt. Ich habe den zweiten mal eine Zeit lang gespielt gehabt und fand ihn relativ lame, ehrlich gesagt. Dann kommen wir zu dem Trailer, der das Internet ganz schön gespalten hat. Und wo auch der Junge und ich eine ganz schön hitzige Diskussion übergeführt haben. Echt? Mhm. Ja, wir haben ganz schön krass diskutiert. Und zwar über Dragon Age Duelguard, ehemals Dreadwolf. Worüber habt ihr da diskutiert? Wie fandest du den Trailer? Erstmal die Reaktion von dir bitte. Wie fandest du den Trailer zu? Zu kurz. Also der Trailer, der war ja wirklich irgendwie nur Vorstellen der Companions. Fandest du den gut oder nicht? Er hat mich mit gemischten Gefühlen zurückgelassen. Ich fand's nett, die Companions kennenzulernen, aber ich hätte gern gewusst, Belgard, was kannst du jetzt? Das ist so, als der Trailer rauskam, wurde er instant in die unterste Hölle gedisliked. Auf YouTube, die Kommentare waren alle, warum ist das ein Hero-Shooter? Ich stand einfach nur nach mir, das sieht cool aus, geil, dass wir die Charaktere so kennenlernen. Aber der Trailer hat bei sehr vielen Leuten einen wirklich miesen Geschmack hinterlassen. Alle haben gesagt, Dragon Age ist tot, Dragon Age ist seit Teil 2 tot, Freunde. Also ich werde es trotzdem ausprobieren, sofern es nicht exklusiv für die Xbox kommt. Nee, kommt für alles raus. Hast du das Gameplay gesehen? Das Gameplay habe ich mir nicht angeschaut. Darum sage ich ja, ich habe nur den Trailer gesehen. Ja, aber das Gameplay können wir ja gleich noch reden, aber es ist... Ja, ja. Ja. Ich fand den Trailer ganz fürchterlich. Ja, genau. Ich mochte den Comic-Look da nicht. Haben wir auch nicht diskutiert. Ich mochte das Gehabe von den Charakteren da drin nicht. Ich meine, ich habe es jetzt... War der doch gar nicht. Nee, ich fand, ja, aber dieser ganze Trash-Talk unter denen, das war so, und wie gesagt, die ganze Optik hat mich nicht abgeholt. Ich bin keiner von denen, die jetzt sagen, nein, nicht mein Dragon Age, verpisst euch, BioWare anzünden, bla bla bla, so bin ich ja auch nicht drauf. Aber der hat mich auf jeden Fall ganz, ganz schwierig zurückgelassen. Ich fand nur, dass der gealterte Very cool aussah. Ja, und ich saß hier, das war das Witzige, wie ich schon erwähnt habe, ich saß hier und dachte mir so, hey, cool, so damit die Charaktere nennen. Sieht cool aus, ich mag den Stil, yay, why not? Aber da bin ich tatsächlich einer der sehr, sehr, sehr, sehr wenigen holy shit, haben die Leute angefangen zu meckern. Und das Problem auch daran ist, da, einer hat gesagt, das sieht aus wie ein Hero-Shooter. Ne? Und dann haben sind alle drauf eingesprungen. Jeder hat's nachgeplappert. Kein einziger hat seine eigene Meinung. Ja, weil man Meinung, kann den Spruch auch nicht zu 100% widersprechen, finde ich. Das stimmt, ja, das stimmt schon, ja. Aber keiner hat sich mehr eine andere Meinung drauf gebildet. Nein, das ist also alle haben sich auf den Einspruch festgebissen, ja. Ich kann den Spruch nachvollziehen, worin man sieht, dass, worin man sehen könnte, dass es so ist, aber nachdem ich ihn gesehen habe, wäre ich anderer Meinung. Für mich war das einfach Instruktion der Charaktere und wie gesagt, mich hat er ratlos zurückgelassen, weil ich verteufel ihn nicht. Aber ich bin jetzt auch nicht total hyped wegen dem Trailer drauf, weil ich mir denke, okay, das Schlimmste für mich war eher der Abspann vom Trailer, wo dran stand, coming to Xbox Series X, S, PC. Ja, das ist Xbox, die acknowledge nicht, dass es andere Sachen gibt. Aber es ist richtig, aber das ist tatsächlich so. Das hat mich am schwersten getroffen in dem Trailer, dass die nicht erwähnen, die das haben einfach nur PlayStation. Und ich dachte, oh Gott, nein. Das ist Xbox, das machen sie schon immer so. Achso, die machen das schon immer so. Das hatte ich bei Metaverse Fantasia beim Release-Trailer nämlich auch erst gedacht und habe das Schwitzen angefangen. Nee, es ist tatsächlich so, nee, das kommt schon für die PlayStation raus, es ist auch angekündigt für die PlayStation, weil ich habe es ja auch schon im Store. Ja, es ist ja EA, die würden das nicht exklusiv für eine Konsole rausbringen. Ja, außerdem ist es Xbox, die machen das immer so, für die existiert nur Xbox und PC, für die existiert PlayStation nicht. Ja, aber BioWare hat mein Geld da in dem Sinne schon, ich werde es mir anschauen und werde mir dann meine Meinung bilden, aber der Trailer ist jetzt nichts, wo das Spiel verkauft. Das Gameplay wurde ja ein paar Tage später dann revealed. Du kannst dir später die ersten 20 Minuten vom Gameplay anschauen. Okay. Das sind sogar die ersten 20 Minuten, ich glaube sogar der ersten Mission. Es ist missionsbasierend. Du hast große Gefilde, die du dir anschauen kannst. Du hast wieder Baseneinrichtungen, die du dir angucken kannst. So eine Basis. Also im Prinzip könntest du sagen, sie haben es sehr vom Mass Effect. Du hast so ein Hub, was du haben kannst, mit dem du Leute reden kannst. Du kannst das Hub ausbauen und so weiter. Es ist ein Action-RPG. Es ist ein komplettes Action-RPG mit du haust selber, das heißt, du hältst keine Tasten mehr gedrückt, wie Inquisition, sondern du haust tatsächlich selber. Du haust Abilities raus, kannst die Abilities von deinen Leuten zünden, das haben sie da nicht gezeigt. Du kannst den Charakter nicht mehr wechseln, du kannst halt wie bei Mass Effect nur noch den Leuten sagen, setz bitte die Ability auf den Gegner ein. Richtig, genau. Also das Gameplay hat mich extrem überzeugt, ich habe mega Bock auf dieses Spiel. Es sieht cool aus. Die Leute haben gesagt, ich sehe kein Blut. Die haben das Blut abgeschalten wegen Präsentation. Leute. Es gibt Blut in dem Game. Es gibt Blut in dem Game. Ich hasse nichts mehr, als wenn man auf Grundlage von Gameplay, das im Internet gezeigt wird, nur das Motzen anfängt, dass ich kein Blut sehe. Ich hasse nichts mehr. Man bewertet ein Spiel nicht danach, ob ich Blut sehe oder nicht. Das sind halt Idioten, was willst du machen? Auf jeden Fall, ich persönlich, um das Ganze kurz abzuschließen, ich habe den Trailer gesehen, ich fand es interessant, ich habe das Gameplay gesehen, ich freue mich mega drauf und es ist bei mir auf jeden Fall gekauft. Wie schaut's bei dir aus, Jürgen? Ja, ich werde es mir auf jeden Fall anschauen, gehypt bin ich jetzt nicht unbedingt, weil ich das Gameplay, ich finde es interessant genug, aber ich hätte mir halt trotzdem gewünscht, die Charaktere immer noch switchen zu können und nicht einen Mass Effect quasi mit Schwertern zu haben. Aber an sich, ich meine, anschauen werde ich es mir so oder so als alter Dragon Age Hase, ja, so ist es nicht. Okay, aber dadurch, dass das Gameplay halt darauf runtergedummt wurde, dass ich nur meinen Charakter Hack und Slay mäßig steuere, bin ich halt nur vorsichtig gehypt. Ich muss tatsächlich sagen, meine Vorsicht nimmt gerade zu. Ich habe so mal durchgesprungen, was das Gameplay angeht und ich verstehe, was ihr meint und ja, jetzt klingt's klischeehaft nach mir, aber mir fehlt so die strategische Komponente ein bisschen. Das nimmt vieles an strategischer Möglichkeit raus, was ich jetzt sehe von dem Kampfsystem. Ja, du kannst den Leuten ja auch nur sagen, du kannst wahrscheinlich nur über die Kommandos halt die Abilities miteinander kombinieren. Ich habe hier ein paar mehr Infos, wenn ihr was haben wollt dazu. Bitte. Kommt zu PlayStation 5, Xbox Series X, PC im Herbst 2024, ich schätze mal September oder November. Konsolen hat Quality und Performance, also kriegt 60 FPS, Proto-Modus, yeah, you give a shit. Fully offline Singleplayer, no EA-Account-Linking, no Microtransactions. Ist ja sicher, dass das Spiel von EA ist. Du kannst spielen als Mensch, Elf, Zwerg und Kunari. Du hast 6 Fraktionen an Backstory, die du wählen kannst. Choose your backstory, 6 factions to choose from when you create your character. All with deep roots in Tedas. Das heißt, du kannst entweder ein Antivian Crows, Grey Wardens, Shadow Dragons, Wild Jumpers, Lord of Fortune and the Mornwatch. Kannst du dir einen Hintergrund erstellen, kannst dann sozusagen, das wird dann in der Story aufgegriffen. Each der Fraktionen haben 3 unterschiedliche Buffs, die du benutzen kannst. You can customize your Inquisitor von Inquisition in the Character Creator and make a few key decisions that will impact the Valguard begin. Das heißt, es ist im Prinzip eine Fortsetzung von Inquisition. Umso schlimmer finde ich aber, wenn sie dann das Kampfsystem auf links drehen. Das Dragon Age Keep existiert dann nicht mehr. Du machst Changes im Game. Du legst sozusagen fest, was im Game passiert ist, und danach geht's so weiter. There are some combos from Killer Cameos from past games that will show up. Es gibt die Klassen Warrior, Rogue, Mage unter anderem. Es gibt each class has es gibt 3 Sub-Spezifikationen. Such wie Duellant oder Saboteur für den Rogue und so weiter. Classes also have unique resources systems. For example, the Rogue has momentum that builds up as you learn to consider fit. Das heißt, Cast hat Momentum und so weiter. Quests sind handcrafted und missionsbasierend. Es gibt alternative Paths und es gibt Sachen, die du erkunden kannst. Player size ist wie bei Mass Effect 3 Leute. Es sind open-ended areas, die man erforschen kann. Combat is focused in real-time action, dodge und parry. Das heißt, es ist ein Action-RPG. So kannst du es vergleichen mit Fable. Kingdoms of Amalur. Ja, aber es ist halt für mich, wie gesagt, es bleibt spannend, was ich nach dem Spielen davon halte. Ja, ja, geht mir auch so. Es ist das für mich halt, ja. Wenn es dieses Kampfsystem bekommt, und gleichzeitig ein Nachfolger von Inquisition sein will, in meinem Kopf beißt sich das irgendwie noch. Vielleicht haben sie es hinbekommen. Ich lasse mich überraschen. Wir dann sehen. Ja, erst spielen, noch, dann you don't, ja, ja. Genau. You don't take direct control of companions like past Dragon Age games. You can still pause and issue abilities command for your allies. Also es ist Mass Effect. Es ist Mass Effect mit Ja, aber mit wenn das ähnlich von den Commands geht, dann bleibe ich bei dem Statement, die Strategie wird komplett rausgenommen. Ist es, absolut. Wie gesagt, es ist ein reines Action-Game geworden. Aber wie gesagt, ich möchte es erst spielen und dann lasst uns einen eigenen Podcast nur zu dem Valguard machen. Können wir gerne machen. Ach ja, und eins noch, Companions können untereinander romancen, wenn du dich nicht für sie entscheidest, was ich sehr witzig finde. Und du kannst jeden romancen, egal ob männlich, weiblich, egal ob dein Charakter männlich, weiblich ist, finde ich auch sehr nett. Und nudity confirmed. Romance scenes are getting a little spicy. We're going to see butts. I love it. Wem haben wir es zu verdanken? Baldur's Gate 3. Ja, wahrscheinlich. Das ist auch, was die Leute gesagt haben. In der Welt, in der Baldur's Gate 3 so abgeht, machen die so einen Scheiß. Ich so, Leute, urplötzlich. Vorher hat kein Schwein geschrien nach CRPGs. Kein Schwein. Moment, wir haben danach geschrien, aber uns hat keiner gefragt. Außer wir hat danach vorher kein Schwein geschrien. Urplötzlich gibt es ein Game, was halt mega fett reinhaut, was halt wirklich sehr, sehr gut ist. Und alle Welt brüllt, ja, wir haben die Dinger schon immer geliebt. Ja, ja, fuck off. Sorry, aber wow. Erst spielen, dann meckern. Wie gesagt, wie du gesagt hast und wie auch Jürgen gesagt hast, erst spielen, dann meckern. Richtig. Neues Stuff zu Stuff. Stuff jetzt, sorry. Irgendwann kommt es zur PlayStation raus, dann schaue ich es mir vielleicht mal an. Wer hat eingeschlafen? Dann Clair Obscur Expedition 33. Das sieht geil aus. Das ist ein RPG. Ein japanisches Fantasy-Rollenspiel, es ist inspiriert davon, sieht sehr, sehr cool aus und man spielt Robert Pattinson, da habe ich nichts zu sehen. Also er sieht zumindest so aus. Es sieht wirklich so aus wie der Dude. Also der Trailer hat zumindest Spiel Bock sieht, gemacht, also. Das sah mega cool aus, dass du so eine komische Painterin jagst, die eine Zahl schreibt und alle von dem Alter sterben, das ist sehr interessant gemacht. Das war nicht, also auch eins meiner Highlights. South of Midnight hatte diesen komischen Stop-Animation-Optik-Stil, den sehr viele hassen. Ja, es wirkt halt so furchtbar abgehackt dadurch, auch wenn es gewollt ist. Es ist so gewollt, ja. Also, aber nur in den Zwischensequenzen, im Spiel selber nicht. Ja, das macht es halt noch merkwürdiger. Aber ich muss sagen, das ist tatsächlich der Grund, warum ich es mir, selbst wenn ich kann, nicht anschauen werde, weil mich hat der Trailer total wahnsinnig gemacht. Es war super anstrengend. Echt? Für die Augen, für mich. Dieses Ruckeln, ich hatte immer so das Gefühl, einen Knick in der Optik zu haben. Okay. Und wenn die Videosequenzen alle so sind, kann ich dieses Spiel nicht spielen. Ich fand's nicht schlimm. Okay, gut, es ist halt diese Art Spider-Man-Rotoskopik-Optik von diesen letzten zwei animierten Spider-Man-Filmen. Mich stört das nicht, ich fand das ganz cool. Es sah ganz nett aus. Ja, aber die letzten zwei Spider-Man fand ich wesentlich flüssiger. Also mich. Hast du die gesehen? Ich hab sie gesehen, ja. Ah, okay. Cool. Und ich fand sie wesentlich flüssiger. Mich hat's tatsächlich erinnert an meine. Ich spiele Doom auf Windows 98 Eskapaden. Ich kann am Ruckeln erkennen, wie viele Gegner auf mich zukommen. Oh Gott, das schießt. Aber die Play-Sequenzen, ja, die sahen dafür richtig flüssig aus. Aber es hilft mir halt nichts, wenn ich die Videosequenzen skippen muss. Ja, wer weiß, vielleicht nehmen sie sich zu Herzen und sagen, okay, gut, dann machen wir halt einen Schalter rein, wo es flüssig läuft. Wer weiß. Ich lasse euch mal vorspielen und wenn ihr sagt, hey, die Videosequenzen sind flüssig, gucke ich mal rein, weil mir ist tatsächlich fast schlecht geworden. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, ob das nur für, es erscheint nur für Windows und Xbox, alles klar. Dann stellt sich mir die Frage eh nicht. Ja, richtig. dann Metal Gear Solid Delta, kann man jetzt mittlerweile vorbestellen, der Trailer sieht ganz nett aus. Sieht schon sehr lecker aus, muss ich sagen. Also, es ist Snack Eater, yay. Ja, man kann nie genug Snack Eater in seinem Leben haben. Solange ich in HD die Treppe hochlaufen kann, ist alles gut. Aber hattest du jetzt nicht noch eins übersprungen, was zwischendrin war? Nö, ich komme noch dazu. Wir gehen eine Liste runter. Ich dachte, von der Liste kam noch eins, auf das ich mich tatsächlich freue und den PC wieder anschalte dafür. Nein, Perfect Dark, da habe ich irgendwie Lust dazu. Ich dachte mir immer so, Mirror's Edge mit Guns, interessant. Und dann so, Perfect Dark, extrem interessant. Perfect Dark ist ein altes Xbox-Spiel. Ich glaube sogar N64-Shooter gewesen. Ja, ne? Ja, und dann haben die ja hier Microsoft dann Rare gekauft. Und dann haben die dann für die 360 den Nachfolger rausgebracht, für den dann kein Hahn gekräht hat. Richtig, ja. Aber das Ding sieht ganz cool aus, finde ich. Ja, klar. Schön mit Parkour reinschleichen, Leute mit einem Elektroschock aus. Rare ist ja nicht mehr Rare. Das ist, die haben ja nichts mehr mit dem alten zu tun. Richtig. Dann der CGI-Trailer zu Diablo 4. Oh Gott, das habe ich gespürt in meinen Arm, der Armsplit. Ah! Also, man kann über Blizzard sagen, was man will. Opening Cinematics sind der Wahnsinn. Und die gönnen sich immer die besten deutschen Synchronsprecher dafür. Das ist halt wirklich krass. Aber ich sag, ich habe nur auf Englisch gesehen, auf Deutsch nicht. Es ist halt jetzt nicht unbedingt was Neues, wenn man selber ab und zu den Blizzard-Launcher anhat. Trotzdem, cool. Ja, klar. Musst du zugeben, sieht cool aus. Also ich werde, das Add-on werde ich so oder so spielen. Ich spiele Diablo 4 eh nur wegen der Story. Warum eigentlich? Diablo 4 war kacke in der Story, egal was soll's. Am Ende des Tages ist es leider trotzdem Diablo, auch wenn es kein gutes Diablo ist. Ja, leider. Einer der größten Highlights für mich aber unter anderem war der Flight Simulator. Nein, Quatsch, auf gar keinen Fall, Flight Simulator. Wo gibt's das Shit? Fable, Freunde, fucking Fable. Ja, Mann. Und das ist das Scheiß-Ding, dass ich mir wahrscheinlich eine Xbox kaufen muss. Sieht das gut aus, Mann. Ja, aber das Internet hat trotzdem gebrannt. Aus. Ja. Echt? Leider. Da gibt's auch Gegenmeinungen, als dass das sieht geil aus. Weil die Hauptcharakterin hässlich ist und sie ist so hässlich. Wusstest du, Markus, wie hässlich diese Frau ist? Weil wenn es keinen Charaktereditor gibt, Markus, haben die das Spiel verkackt. Weil selbst wenn ich selbst einen Charakter stelle, kann ich den nicht so hässlich machen wie sie. Also wirklich, wie kann man einen Charakter so hässlich machen? Warum muss das unbedingt eine Frau sein? Frauen sind doch alle scheiße. Das war in den Kommentaren. Es ist Fable. Scheiß drauf, welches Geschlecht dieser Charakter hat. Ja. Entscheidet ob ihr richtig geil den Leuten auf die Fresse haut und das True Ending spielt oder das langweilige Good Ende. Ja, natürlich, Markus. So sehe ich das ja auch. Aber die ganzen Leute, wenn ich sie nicht im Kopf vergewaltigen kann, dann kann ich die nicht spielen. Und ich fand's eigentlich sehr überraschend, dass sie aussah wie ein normaler Mensch. Und nicht wie ein überproportionierte Sexpüppchen. Entschuldigt den Begriff, aber... Ja, entschuldige auch, dass ich gerade vergewaltigt gesagt habe, aber ja. Es ist halt einfach wirklich so. Wenn sie, wenn sie aussehen würde wie ein Victoria's Secrets Model, würde nämlich keiner was sagen. Aber mich würde es stören, weil ich finde es viel nahbarer, wenn sie normal aussieht. Ja, und dann kann das auch eine Frau sein. Wieso nicht? Eben, ich stört's doch auch überhaupt nicht. Ist so... Null. Ist so, Entscheidungen treffen. Gut, ich finde sogar, dass sie durchaus, dadurch, dass sie so aussieht, wie sie aussieht, Charakter hat, ohne dass sie was sagen muss. Ja, ich finde das also eigentlich richtig gut. Vor allem, sie ist neutral genug gehalten, als dass ich ihr den rechtschaffenen Hero als auch den Over-Devil-Bösewicht, ich hau dir gleich eine auf die 12, abkaufe. Abgesehen davon, dass du so wahrscheinlich sowieso das Geschlecht auswählen kannst, wie immer. Vor allem, die haben sofort den Charakter der NPCs getroffen. Der eine dreht sich zu ihm, du bist mein absoluter Liebling. So, oh, jawoll. Und dann die andere so, Fanclub, ich hasse dich. Fuck yeah, ja. genau, das ist Fable, Mann. Genau. Also ich war von diesem Trailer so geflasht, dass ich echt geflucht habe. Muss ich mir jetzt wirklich eine Xbox Series X kaufen? Sehr lustig finde ich auch, wie Leute gesagt haben, hättet ihr auch, dass der Trailer von Fable so aussah, wie dass das eigentlich hätte das Gameplay von Dragon Age sein müssen, dass Dragon Age eigentlich Fable hätte sein müssen? Ich sag, fuck off! Halt die Fresse, mein Gott! Ja, du kannst es nicht allen recht machen. Ich freue mich. Idioten. Ich freue mich. Ich habe aber nur keinen Bock für dieses eine Spiel, mir eine Konsole zu kaufen. Bitte, wenn es halt wirklich Xbox. Nur im Ansatz so geil aussieht wie im Trailer, ja. Ist es halt ein Must-Buy. Ja. Bitte, yep. Microsoft, yep. Brecht ein und sagt, Fable kommt für alle Konsolen. Kommt es niemals. Bitte. Kommt es niemals. Vergiss es. Aber vergiss es. Wir können doch mal versuchen, ob wir wirklich die Zukunft vorhersagen. Ja, es wird Stefan droppt jetzt. Es wird doch gerade aktuell gerumert, dass das erste Halo wieder geremaked wird, aber diesmal auch für PlayStation kommt. Ja, das sagen sie schon seit ja, Ewigkeiten, dass es auf die PlayStation kommt. Halo hat auf der PlayStation nichts verloren, das ist ein Xbox-Game. Sorry, aber es ist so. Ich nehme lieber Fable. Halo dürft ihr behalten. Da bin ich ganz, ganz großzügig. Ja, ich und auch. Und auch uneigennützig. Ich nehme Fable, also, ja. Absolut. Also ich nehme natürlich schon wirklich das Los, dass ich Fable nehme. Ein schweres Los. Ja, du opferst dich. Du opferst dich, ich weiß. Ich mache das genauso. Ich habe tierisch Bock drauf, es sah cool aus, es sah mit Gameplay gemischt, ich konnte nicht erkennen, was Gameplay, was CGI war. Ganz ehrlich, es sah so wunderschön aus, ich freue mich tierisch auf Fable und ich kann es kaum erwarten. Dann gab es eins von den Sniper-Lied machen, wo ich erst dachte, neues Sniper-Lied, Atomfall, neue IP, nehmen wir so, okay, weird, nee. Sieht nett aus, why not, let's go. Dann ein Game, worauf ich mich tierisch freue, wo ich richtig Bock drauf habe und wo ich nicht erwartet habe, dass wir noch den Charakter noch wieder sehen. Und zwar Life is Strange Double Exposure. Mit Max. Oh Gott, ich liebe Life is Strange. Frag Markus. Ich hab den angefixt mit Life is Strange. Ja, der zweite hat es mir dann irgendwie nicht so angetan. Der zweite war nicht mehr so gut. Der dritte, der jetzige, der ist ganz okay. Den kannst du spielen, der ist ganz nett. Es sieht auf jeden Fall sehr interessant aus. Der hier sieht super aus. Das Schöne ist, die acknowledgen beide Enden. Also außerdem Bay over Bay. Nur so. Und die acknowledgen beide Enden, aber favoritisieren keins der beiden. Sehr interessant. Haben sie zumindest gesagt. Sehr interessant. Ich bin gespannt, wie es wird. Die Leute haben gesagt, die Grafik ist scheiße. Max sieht hässlich aus. Ich so, mein Gott, echt. Fuck you, Internet. Ohne Witz. Die Grafik sieht super aus. Es passt genau zu dem eigentlichen Stil. Max sieht erwachsen cool aus. Die Stimme ist, also die originalen Stimmen sind wieder da. Ich find's nice. Ich freue mich drauf. Man kann sie jetzt auch schon vorbestellen und das werde ich, glaube ich, auch tun. Weil ich habe da richtig Bock drauf. Und noch ein Spiel, wo ich mir auch denke, Xbox. Ich brauche eine Xbox. Verflucht. Ich glaube, ich brauche eine Xbox. Und zwar Indiana Jones und der deutsche Titel ist so doof und der große Kreis. And the Great Circle. Aber vom Titel abgesehen, es sieht echt gut aus. Es sieht schon richtig gut aus. Das, ja. Wenn ein CGI-Trailer zu einem Videospiel mehr Flair von Indie hat als der letzte Indiana Jones, das ist traurig. Aber dann kriegst du richtig traurig. Bock, dieses Spiel zu spielen. Oh ja, aber richtig. Do you know? Höhenangst? Ja. Do you know Höhenangst, Dr. Jones? Ja. Fear of Heights? Super. Troy Baker spricht Indie, sehr, sehr gut. Der deutsche Indie ist okay, von dem Trailer, den ich bis jetzt gesehen habe. Ist das nicht sogar der Sprecher von Harrison Ford? Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Soweit ich weiß, nein. Das ist, glaube ich, ein anderer. Aber jemand, der ihn gut genug imitiert, dennoch, ist wie mit Troy Baker. Der imitiert ihn auch gut genug. Ja, aber wie geil das macht. Ja, Troy Baker ist immer einer der besten amerikanischen Sprecher überhaupt. Da kannst du halt nur mal nichts machen. Es ist halt Troy. Manchmal hörst du Troy, manchmal hörst du wirklich den jungen Indie. Sieht cool aus. Ich freue mich mega drauf. Ich kann es kaum erwarten, bis das Spiel rauskommt. In der Ich-Perspektive als Indiana Jones Nazis in die Schnauze hauen mit einer Schaufel, gib mir das Game sofort, bitte. Ja, ich verstehe aber nicht zu 100%, warum es jetzt eine Ego-Perspektive haben muss, aber ansonsten sieht es richtig geil aus. Es hat beide Perspektiven. Es hat Ego und Third Person, warum auch immer. Keine Ahnung. Cineastisch, wer weiß. Ja. Soll dieses Jahr noch erscheinen. Ich hab da mega Bock zu. Dann kam noch Assassin's Creed Shadows, ein ganz kleines Ding. Darüber reden wir gleich, wenn wir zum Ubisoft-Ding kommen. Und dann gab es zum Schluss noch ein Game-Trailer, wo ich dran saß und dachte mir so, warum? Und ich 1000 Nerd-Orgasmen gehört habe gleichzeitig. Gears of War E-Day, also ein Prequel zu den Gears of War-Teilen. Ich habe Gänsehaut beim Trailer gehabt. Kann euch der Jürgen mehr sagen. Nee, ich habe halt Gänsehaut beim Trailer gehabt. Einfach weil dann, wo er fast runterfällt und Dom ihn hochzieht und die Musik halt ein bisschen anschwillt, ich fand's mega geil. Wie war das für dich, Markus? Weil du kennst dich hier mit Gears of War überhaupt nicht aus. Ich fand ihn echt gut. Aber jetzt natürlich, mich hat er jetzt nicht so, dass mir da tierisch einer drauf abgeht, aber er war sehr geil inszeniert. Ja, noch was dazu, Jürgen? Ich freue mich halt drauf, weil ich werde mir für Fable und für Gears auf jeden Fall eine Xbox holen. Weil Gears geht immer. Ja, warum nicht? Ich bin jetzt kein Gears of War Hardcore-Hooligan-Fan, aber ich mag die Reihe schon sehr, sehr gerne. Ja, dann gab es noch kleinere Ankündigungen. Fallout 76, dass Leute tatsächlich immer noch spielen. Kriegt anscheinend ein Ghoul-Update. Who gives a shit? World of Warcraft hat die Serie, dass es wieder so viel gespielt wird. Jetzt kommt World er mit Warcraft. Kleineren und bringt World of Warcraft The War Within. Also Stefan, das kann nicht dein Ernst sein, dass das eins der kleineren Ankündigungen ist. Was ist so ein kleines... Das ist so ein kleines Independent-MMO. Ich hab davon noch nie gehört. Das ist keine Ahnung. Das erste Mal, dass man sich mal wieder richtig drauf freuen kann auf das Spiel. Erkläre er mir, warum. Warum? Wir kehren zum ersten Mal wieder in richtiges Story-Gameplay zurück, das jetzt schon mega aufgebaut wird und von vornherein bekannt ist, ich sag euch nicht in einem, was Sache ist, sondern ihr kriegt drei Teile, die nacheinander eine aufbauende Story erzählen. Oh Gott. Ja, aber unser Lieblings-Story-Mensch ist doch wieder zurück. Und dank Microsoft, ich weiß, das spricht man nicht so oft aus, aber dank Microsoft bekommen wir schnellere Patch-Update-Zyklen. Das heißt, du kriegst ein Ding, jetzt wart mal ein halbes, dreiviertel Jahr, bis du wieder versorgt wirst von uns. Sondern Vorhaben ist tatsächlich, dass du regelmäßig immer wieder Content bekommst, den du dann spielen kannst und bis dahin als Otto-Normal-Casual-Spieler soll dann der nächste Content schon da sein. Eins, an was ich mich niemals gewöhnen werde, ist beim Xbox Showcase zu sehen, Blizzard Entertainment präsentiert. Das war weird. Ja. Das war weird. Ja, deswegen hatte ich vorher gesagt, irgendwas hast du vergessen. Weil in der Liste, die ich auf hatte, kam das tatsächlich nach South of Midnight. Netter CGI-Trailer. Interessant, dass sie doch mehr auf den, dass sie immer mehr in den Comic-Look eingehen, auch bei den CGI-Trailern mittlerweile. Und was eigentlich jedem aufgefallen sein sollte in dem Trailer ist, sie haben tatsächlich alle Cinematics zusammengepackt und gestaffelt aufgebaut. Zu The War Within. Ja, das erste vor allem. Ich so, oh, Nostalgia, das erste Cinematic, ich erkenne es. Mein Gott, ist das furchtbar gealtert. Ja, aber du erkennst einfach, wenn du überlegst, von wann sie kommen, dass sie schon immer geile Trailer gemacht haben. Mein Gott, wie alt ist World of Warcraft mittlerweile? 20 Jahre? 25, 26 Jahre. Nein, es kam zuerst raus 2004, es ist 20 Jahre alt. Holy shit. Ich hätte jetzt tatsächlich schon World of Warcraft ist ja, weil du noch an das alte Warcraft denkst. Ah ja, stimmt. Ja, WC3 und die alten. Ja, ja ganz ja genau. Noch. Ja, Frozen Throne und so weiter. Ja. Seit da bin ich ja in der Warcraft-Welt drin. Ich habe nur Frozen Throne gespielt. Ich habe WoW nie gespielt, weil ich wusste, ich komme da nie wieder raus. Sie hätten es dir leicht gemacht mit ein paar Content-Update, mit ein paar nicht DLCs. Erweiterungen, da hätten sie es dir leicht gemacht, wieder rauszukommen. Ja. Wie bei mir. Ich habe irgendwann einfach aufgehört. Ich wollte nicht mehr. Ich komme auch nicht mehr rein. Und jetzt ist, glaube ich, der Punkt, wo sie mich wieder cashen. Mit The War Within. Why not? Also, mich nicht. Aber ein großer Titel, den du hoffentlich nicht unter die Kleinen packst, geht mir auch immer noch ab. Für mich einer der überraschendsten Trailer. Gleich. Den packst du mir kommt nicht unter gleich. Kleinigkeiten. Nein. Kleinigkeiten im Sinne von, dass er halt hier in der Liste als Kleinigkeiten angeführt werden. Aber wir können einfach gleich drüber reden. Eins der besten Strategiespiele der Welt. Ja. Das auf die Konsole. Und zwar Age of Fucking Mythology. Wo Alter. Kommt das her, yes. Leute? Ich bin so abgegangen. Leute, ich habe das gesehen und dachte mir, wow, yes, endlich. Wo kriege ich eine Xbox her? Und bring's mir bitte nicht nur auf den PC, weil ich will es einfach auf Konsole spielen. Nee, wurde auch angekündigt, kommt auch für Konsole und zwar Retold. Also ich hab mega Bock drauf. Fuck ich hab yeah. Richtig Bock. Ich liebe dieses ich Spiel. Habe ich dieses liebe Spiel dieses Spiel. Früher 40 Mal durchgespielt, die Story. So geil. Ja, es ist so gut. So und es gut. Sieht so, ein so gut Game. Aus. Boah, da kriegst du einen richtigen Sabberflash. Und wenn das jetzt noch die Aufbaustrategie von damals bleibt, wonach es ja aussah. Oh ja. Ich bin glücklich. Also Sif, Monster Hunter, ihr müsst irgendwo so rauskommen, dass ich dann noch Age of Mythology spielen kann. Das kommt am 4. September. Oh, so früh schon. Ja, wir brauchen bis dahin eine Xbox. Gott verdammt. Dann gab es einen Trailer zur neuen Season von Sea of Thieves. Ich mag Sea of Thieves, ist ganz nett. Mittlerweile gibt es auch einen Offline-Modus, wo dich andere Leute nicht stören. Quatsch, ein Offline-Modus in dem Sinne von einem Allein-Modus. Das heißt, du kannst mit deinen Freunden oder auch alleine in aller Ruhe Schätze heben, ohne dass dich irgendwelche Leute stören oder deinen Scheiß klauen. Ist ganz nett. Das ist eine Sache, die Rare in all den Jahren richtig gemacht hat. Nee. Sea of Thieves ist cool. Sea of Thieves ist wirklich Spaß. Das macht vor allem mit Freunden macht das vor allem richtig Fun. Wir sind mittlerweile in der Season 13. Jetzt kriegst du dann besseres Schiff und so weiter. Kannst aber ein bisschen Bösen spielen. Es gab ein Monkey Island Cooperation mit Monkey Island Mission. Es gab Cooperation mit Flug der Karibik, wo du mit Jack Sparrow und so weiter Sachen erlebt hast. War ganz cool gemacht. Also ich find's cool. Flintlock, The Siege of Dawn, ist ein actiongeladenes Souls-Light, was sehr weird war, als sie das im Trailer erwähnt haben. Wo ich mir dachte, so, okay, die Spiele-Community, also die Spieleentwickler wissen also Bescheid, dass wir die Dinger so nennen. Warum? Flintlock sah ganz nett aus, wo die so, ey, hier, ich möchte mich gern rächen und jetzt latsche ich die Gegend und bringe alles um. Von der Story, es gibt eine Demo auf PC, ich habe gehört, sie ist ganz okay, aber storytechnisch ist es eher so meh. Und dann dachte ich mir so, das habe ich mir schon gedacht, aber es kostet ja auch nur 35 Euro. wenn es irgendwann, ja, es ist tatsächlich so, wenn es irgendwann mal ein Angebot ist, dann werde ich es mir sicherlich mal anschauen, aber bis dahin gucken wir mal. Fragpunk ist so ein Multiplayer-Shooter mit Karten. Yay, noch ein fucking Multiplayer Hero-Shooter, den kein noch Mensch ein braucht. Ein Kartenspiel, yay. Ja, vor allem, es ist die Mechanik ist nett, dass du dein Kartendeck aufbaust, dich zerbrichst und sozusagen diese Fähigkeiten einsaugst. Why not? Winterboro, dieses kleine Adventure-Spiel mit der kleinen Maus, sieht ganz nett aus. Ich konnte ihm nichts abgewinnen in dem Trailer. Ja, das war so, yay. Das fühlt, weißt du, wie sich das anfühlte? Hä? Nie. Das fühlte sich an so, du Fatih, können wir endlich meinen Trailer gucken? Das fühlte sich wirklich so an. Ich so, ja, ist okay, wir bringen ihn mit rein, mein Gott. Dann dieses Coming-of-Age-Story Mixtape. Interessiert mich überhaupt nicht, ehrlich gesagt. Ich stehe zwar auf so Slice-of-Life-Stuff, aber das ist so, hey, wir haben einen Haufen Bands. Und ein Haufen Leute laufen durch die Gegend und erleben tolle Abenteuer. Yeah, und ich so, nee, danke. Ich verzichte. Elder Scrolls gibt's seit 10 Jahren, was mich sehr wundert, Elder Scrolls Online. Das ist 10 Jahre alt, ernsthaft? Ist noch? Ja, das kriegt ja alle ein, zwei Jahre eine neue Erweiterung, das stirbt nicht. Ja, ah, okay. Die nach nicht mal einem Monat für einen Zehner erhältlich ist, oder? Ja, ja. Und wenn du die aktuelle Edition kaufst, kriegst du gleich alle Erweiterungen hinterhergeworfen. Das finde ich aber cool, ehrlich ist gesagt. Ja, wenn du das aktuelle Addon kaufst, kriegst du alle wenn direkt wenn du heute das Spiel von vorne startest mit deinem Charakter, kannst du sogar aussuchen, mit welcher Addon du beginnst. Ja, ja. Kannst auch so mit. Also, wenn du wie Stefan nach Skyrim willst, einfach weil du Schnee haben willst, kannst du direkt damit anfangen. Das sind Lügen, Täuschungen. dann gab es Mecha Break. Ja, das war auf jeden Fall wieder so ein Mecha-Shooter, so gewisse Shit. Mucheng Fallen Feathers, ein asiatisches, angehauchtes Action-Adventure. Yay. Immer schön tiefgründig. Dann, ja, Avowed sieht cool aus, aber sieht aus wie Oblivion, das wir zu Hause haben. Irgendwie. Ja, es hat für mich kein besonderes Alleinstellungsmerkmal im Trailer gehabt, fand ich. Das Einzige, was ich halt weiß, ist von den Entwicklern, die Pillars of Eternity gemacht haben, 1 und 2, das spielt in derselben Welt. Ich finde die Welt halt cool, nur warum sie sich auch immer sich entschieden haben, wir machen einen Oblivion oder wir machen Elder Scrolls bei Bethesda, so lange braucht, machen wir unser eigenes Elder Scrolls. Ich so, okay. Das Problem ist, die hatten vorher, vor ein paar Monaten hatten sie so eine Mini-Direct von denen sozusagen, kannst du sagen. Das, was da gezeigt wurde, hat niemanden vom Hocker gehauen. Absolut nicht. Der Trailer, den sie jetzt gezeigt haben, hat auch niemanden vom Hocker gehauen. Das Spiel wird erscheinen, aber es wird vermutlich nicht lange Xbox exklusiv sein. Und es wird keinen Hype generieren. Nein. Nee, null. Also es würde mich wundern, wenn das Spiel... Außer es hätte noch irgendwas, was der Trailer nicht zeigt. Ja, aber dann hätte es der Trailer gezeigt. Ja. Es würde mich wundern, wenn das Spiel nicht nach einem Jahr oder so auch für andere Systeme erscheint, außer für die Xbox. Und dann auch relativ schnell, relativ günstig. Mhm. Weil das sieht aus wie ein Flop mit Ansage. Vielleicht ist es auch nicht, wir werden sehen, aber sonderlich begeistert ist wirklich niemand. Dann Stalker, zuletzt noch Stalker 2, Hearts of Shadows. Es ist Stalker. Ja. Was ich nicht verstanden habe, ist, Leute haben gesagt, das eine Spiel sieht scheiße aus. Und dann sitzen sie bei Stalker, dem grausten Grauen aller grauen Spiele. Mega geil! Ich so, what? No. It's Stalker. Habt ihr mal irgendeinen Stalker gespielt eigentlich? Das erste damals. Ja. Oder das war ein Bugfest. Ja. Deswegen weiß ich nicht, wie ich es bewerten soll, weil für mich ist das fast auf einer Stufe mit Kingdom Come, was die Bugs angeht. Autsch. Das ist halt, also für mich ist das so, es ist ein Stalker, das ist meh. I don't care. Wie schaut's mit dir aus, Jürgen? Nee, habe ich nie gespielt. Ich weiß, dass es relativ hübsche Shooter sind, aber ich bin ja generell nicht der große Shooter-Spieler. Deshalb habe ich mich da nie groß drum geschert, um ehrlich zu sein. Okay. Ja, zu guter Letzt kommen wir noch zur Ubisoft Forward, wo eigentlich nur 2 Games interessant waren und eine Ankündigung. Du meinst ein Game, das interessant war? Ein Game, das interessant war, ein anderes Game, was halt existiert, und ein drittes, was, wovon es einen ziemlich witzigen Trailer gab. Kommen wir zu einem witzigen Trailer, und zwar Anno 117 vor allem. Ja, muss ja die Quersumme 9 haben, sonst geht's ja nicht. Sonst ist es kein Anno. Ja. Oh wow, tatsächlich. Oh Gott, das fänden wir es jetzt auf. aber sie hätten auch noch eine 0 einfügen können, um wenigstens auf 4 Zahlen zu kommen. Ja. Ja, also. Ja, es kommt ein neues Anno. Cool. Deine Frau wird sich freuen. Ich freue mich schon auf den Content. Ich werde mich auch freuen. Und werde wahrscheinlich innerhalb von 2 Tagen von ihr abgehängt werden, was Wirtschaft und Aufbau angeht. Ich weiß nicht, was ich da großgezogen habe. Sehr schön ist es, dass es direkt für PS5 rauskommt und für PC. Finde ich sehr gut. Ich habe ein Monster erschaffen. Das heißt, so musst du dich immer fühlen, wenn du mich anfickst. Das ist allerdings wahr. Dann gab es eine wunderbare Ankündigung. Hey, erinnert ihr euch noch an das furchtbare Sense of Time Remake, was wir für 6 Jahren raus oder für 4 Jahren rausbringen wollten? Ja, es existiert noch. Oh, cool. Wann kommt's? 26. Hier ist ein Lebenszeichen, ja, der brennende Kerze. Die hypen dich da irgendwie gefühlt eine halbe Stunde, auch wenn es, glaube ich, nur 10 Minuten waren oder so, aber hypen dich da die ganze Zeit, die kraulen dir so richtig schön die Eier und dann, ach ja, hier hast du eine Kerze, es kommt 2026. Tschüss. Endlimp. Also, du kannst mich doch jetzt nicht die ganze Zeit hypen. Es ist so, wenn du in Stripclub bist, die reibt sich die ganze Zeit an dir und geht dann. Ja, es ist halt so, ja. Nichts Halbes und nichts Ganzes. Dann lass es doch gleich bleiben und kündige es nächstes Jahr mit Gameplay an. Was ich mir gedacht habe, ist, warum gibt ihr uns nicht einfach das coole Ding in der Comic-Look nochmal? Das hätte ich gern. das nur ein Prince of Persia hieß, das richtig gut war. Ja, aber hier The Rogue aber Prince of Persia sieht ja eigentlich auch ganz cool aus. Er sieht ganz nett aus, ja. Aber das ist halt ein, was ist das? Ein Early Access Game von dem... Ja, das dauert noch ewig. Dead Cells machen. Ja. Und vor allem kannst du auch Dead Cells dann spielen, hat man, ganz ehrlich. Ja, dann hatten wir einen 10-minütigen Gameplay-Eintritt zu Star Wars Outlaws. Ich will dieses Game haben. Das ist das einzige Spiel, was sie richtig gut angekündigt haben. Ja, weil atmosphärisch kann man nicht meckern. Das ist schon richtig, richtig gut. Aber das Gameplay selbst hat jetzt keine großen Überraschungen oder Eigenheiten gehabt. Nein, ich muss auch sagen, bei mir hat es die Atmosphäre gemacht, wie sie dich da reingeführt haben. Absolut, wie sie dich abgeholt aber wie, weil ja, Mann. Es atmet Star Wars, da kann man nicht meckern. Ja, das ist, ja, das ist absolut, wirklich cool. Absolut. Ich muss da Stefan nochmal recht geben. Ich hoffe, sie kriegt da, entdeckt da nicht die Macht in sich während des Games. Ich hoffe einfach nur, dass wir kein wir werden Laserschwert zünden sehen, auf jeden Fall, das weiß ich. Ja, aber nicht selbst. Solange man sich selbst. Aber nicht selbst. Ja, genau. Das hoffe ich. Ich hoffe einfach nur, dass wir keine Machtfähigkeiten haben, dass wir einfach nur ein fucking Schmuggler sind, der einfach nur Pech hat und sonst sich irgendwie du, sonst kannst du ja theoretisch auch einfach das alte Spiel zu dem schrecklichen Film Wanted spielen. Genau. Und ich will bei Outlaws auch kein Jedi oder Sith spielen. Ich will einfach ein Outlaw sein. Ja. Keine Machtfähigkeiten, nichts. Nein, und ich finde die finde ich cool, dass du dieses System, dass du erst Mentoren finden musst, die dir Sachen beibringen, ist cool. Ich habe gesehen, als wir auf die Open World geflogen sind, sagte mir, scheiße, das Spiel wird mein Tod. Story, warum Story? Ich bin hier auf Planet XY. Als ich den Schneepaleten gesehen habe, war ich komplett vorbei. Ich so, okay. Also ich habe die Minigame-Szene gesehen. Ich habe die Minigame-Szene gesehen und war weg. Hab mir gesagt, okay, wenn es da mehrere solche Minigames gibt, forget it. Ich können wir Passag, wenn wir Passag spielen, bin ich dabei. Ja, Passag ist doch einfach nur Blackjack. Ja, aber egal. Trotzdem. Aber diese Arcade-Spiele-Automaten, oh Gott. Ja, das war auch cool, ja. Was hast du gesagt, als du den Schneeplaneten gesehen hast? Es ist, da wohnt Stefan jetzt einfach. Pech gehabt. Ist, ja, ja. Ist der so, sah so geil aus. Was ist der Rest vom Spiel? Keine Ahnung. Ich bin hier, ich spiele hier im Schnee. Lass mich in Ruhe. Ich bin seit zweieinhalb Wochen nur in diesem Schneeplaneten. Ich habe alles gemacht. Alles du hast doch schon alles gemacht. Warum fliegst du nicht weg? Lass mich in Ruhe. Das sind Lügen und Täuschungen. Ja, genau. Lass mich in Ruhe. Ich gucke hier dem Schneefall zu. Ich muss meinen das Planeten sieht so beschützen. Gut aus. Ja, genau. Das sieht so gut aus. Das Speedbike ist eine coole Idee. Dieses kleine Viech, was mit dir rumrennt, ist eine ganz witzige Idee, dass du dem, dass der dir hilft. Du hast so einen coolen Roboter aus Rogue One. Du hast dein eigenes Schiff. Hey, es ist tatsächlich mal kein Ladebalken, wenn du auf einem Planeten landest, Starfield. Stell dir das mal vor. Wie geht das denn? Das in der heutigen Generation von Gaming. Das ist ja völlig undenkbar. Das geht überhaupt nicht. Und das von Ubisoft. Ich weiß, ich bin fix und fertig deswegen. Ja, warten. Ich weiß, es ist Ladebalken, der ist kaschiert, aber dennoch, es sieht cool aus. Warten wir mal ab, wie es in der Realität dann ist, wenn es draußen ist. Schauen wir mal. Auf jeden Fall, ich mag die Haupthelden, die hat Charisma, ich finde das cool, ich mag das Spiel. Auf die Story, habe ich mega Bock, aber auf die Gefechte müssen wir mal gucken, wie spannend die über das Spiel hinweg bleiben. Ja, du kannst es wie ich machen, nicht einfach durchschleichen, das habe ich vor. Ich schleiche einfach überall durch, bis ich erwischt werde. Nein, wenn dann ist dann man ein richtiger Outlaw. Man haut richtig auf die. Ja, aber es ist im Endeffekt das, was mich bei Uncharted schon immer stört, dass ich viel zu viele Gegner wegrotzen muss, wenn ich einfach nur meine coole Geschichte erleben will. Deshalb warte ich mal ab, wie lang und viele Gefechte da auf mich warten. Ja, es gibt eh nur einen Planeten, das ist der Schneeplanet, das passt schon, kein Stress. Und zu guter Letzt gab es einen 15-minütigen Showcase zu Assassin's Creed Shadows, wo ich gesagt habe, ja, das ist Assassin's Creed, cool. Spiele ich sowieso. Yasuke, sieht cool aus. Ich find's super, dass er in seinen Stock mit seinen Nägeln die Leute getötet hat. Ich liebe dieses Bonk-Gameplay. Ja, es ist so. Gott, diese Finisher. Hey, Jesus, er hat ja voll Christ. Das geile Katana. Ja, ich mach einfach Bonk. wie die von den Knüppeln durch die Gegend geschleudert werden. Es ist so geil. Weil Katana, Unga Bunga. Super. Also das sieht wirklich gut aus. Ist wirklich einfach Unga Bunga. Das ist richtig geil. Ja. Das Schleichding sieht cool aus. Mein Gott. Ja, die haben echt das Schleichen mal wieder richtig überarbeitet. Ich bin sehr stolz da auf Ubisoft. Verflucht Ubisoft. Zumindest was die zwei Spiele angeht, bin ich sehr stolz auf die. Ja. Also die zwei Games haben mich mega gerockt. Ich freue mich mega auf Shadows. Wie soll es bei dir aus, Doc? Es ist ein Assassin's Creed und es kommt für mich ein paar Jahre zu spät. Es hat das Setting, was ich mir damals gewünscht hätte, als ich wirklich, wirklich noch Lust hatte und Assassin's Creed nochmal eine Chance geben wollte. Und was habe ich gekriegt? Wikinger. Nichts gegen Wikinger, aber... Jetzt das falsche Setting für Assassin's Creed, gebe ich dir auch recht. Ja, ja, absolut. Ich habe alle gespielt, ich habe alle durchgespielt, ich bin ein wahnsinniger Irre. Ich habe für, wie lange habe ich gebraucht für Valhalla? 180 Stunden, bis ich wirklich alles gemacht habe. Jede Nebenquest, alles. Bis ich durch war. Aber ohne ein einziges Mal Langeweile, interessanterweise. Ich freue mich mega auf Assassin's Creed Shadows. Es geht am 15. November, kommt das raus. Das ist das erste Assassin's Creed, auf das ich mich seit langem ehrlich freue. Aber das wird uns sowieso alle nicht kümmern, weil wir eher alle drei Outlaws spielen werden, weil das kommt am 30. August. Scheiße. Scheiße auf Shadows, ich spiele Outlaws. Und bis September muss Outlaws beendet sein, weil da kommt dann Age of Mythology. Oh ja, stimmt. alles in allem die Sachen, die angekündigt wurden. Ich hasse es, Gamer zu dieser Zeit zu sein, aber ich liebe es, Gamer zu dieser Zeit zu sein. Ja, schön, Mann, gesagt. Ohne Witz, mir geht's genauso. Das ist immer der Moment, in dem du feststellst, entweder du arbeitest zu viel, um alles spielen zu können, oder du verdienst nicht genug, um alles kaufen zu können. Ja, das stimmt. Mein Gott, ist das einfach nur geil. Ja, und die Nintendo Direct war ja noch nicht. Ja, die kommt ja noch. Die kommt in 4 Tagen, glaube ich, angeblich. Angeblich kommt die Nintendo Direct in 4 Tagen. Und angeblich, ich sage hier nur angeblich, Jason Schreier, derjenige, der immer verantwortlich ist für die ganzen Leaks und so weiter, hat gesagt, Final Fantasy Tactics is live and well. Is alive and well on Square Don't Enix. Do that. Angeblich. Don't give angeblich. Me hope. Nein, gebt mir keine Hoffnung. Es, und tut es mir nicht gibt an. Gibt es... Angeblich soll es auf der neuen Direct rauskommen, was ich aber nicht glaube, ehrlich gesagt. Es ist genauso wie dieses eigentlich bei jeder Direct. Ja, jetzt wird Wind Waker und Twilight Princess angekündigt. Auf jeden Fall. Nein. Bei jeder Direct heißt es, jetzt wird Silksong angekündigt. Nein, das Schlimmste ist Zelda. Wirklich. Ja, Wind Waker und Twilight Princess auf einer Cartridge in HD. Ja, nee, ist klar. Also, ja, genau. Also, wenn Nintendo klug ist, dann sparen sie sich das auch für die Switch 2 oder für den Successor der Switch. Nein, das wäre dumm. Wird. Weißt du warum? Weil dann wäre die Switch die einzige Konsole, die jeden einzelnen Zelda-Titel beinhaltet. Jeden. Ha. Weil wenn du Switch Online auch noch hast, hast du ja Zugriff auf jedes Retro-Zelda. Jedes inzwischen. Nicht jedes. Ja, es fehlen noch Four Swords, aber das kannst du ja noch hier als extra hier bei Wind Waker dazulegen. Es fehlen die DS-Teile, die ganzen. Die kommen noch. Das kann sein, dass er vielleicht mit der neuen Switch. Gut, also außer die DS-Teile, sonst hast du jedes Zelda da. Jedes. Stimmt, ja. Ja, die DS-Teile sind aber auch die, keiner haben will. Muss man dazu sagen. Ja, gerade Spirit Tracks. Spirit Tracks und so weiter. Ich bin gespannt, was sie damit anstellen werden. Wir werden sehen, was passiert in den nächsten paar Tagen. Die neue Switch oder was auch immer das sein soll, wird auf jeden Fall nicht angekündigt. Das wird erst zur Gamescom kommen. Ja, haben sie auch gesagt, dass sie das erst... Wir sind ja nicht mehr auf der Gamescom. Es wird auf der Tokyo Game Show angekündigt werden. Im September dann. Nintendo hat doch ganz klar gesagt, dass dass der Switch-Successor bald kommt, sie ihn aber nicht in der Juni Direct ankündigen werden. Das haben sie ganz klar gesagt. Ja, dann heißt... Ja, die hatten ja schon eine diesen Monat, oder? Wir haben da nicht... Nee, letzten Monat war es, stimmt. Ja, es war, nur die Mini-Partnershow, oder wie die hieß. Ja, genau. Und dieses Mal kommt eine richtige Direct. Ich bin gespannt, was sie ankündigen werden, zumindest. Sie zeigen doch mal einen Trailer zu Luigi's Mansion 2, aber das kommt ja Ende nächsten Monat. Wie gesagt, ich würde mir auf jeden Fall Wind Waker wünschen. Noch vor Twilight Princess. Ja, wäre cool. Wäre sehr cool. Ja, ich würde beide nehmen, aber mir wäre Wind Waker tatsächlich lieber. Ja. Aber ich nehme jedes Zelda, das ich kriegen kann. ansonsten, ich finde es, was sie angekündigt haben in den Showcases, sah schon sehr nice aus. Ganz kurz angesprochen, habt ihr die Devolver Direct gesehen? Ich liebe die Dinger, mein Gott. Ich wollte sie schauen, aber hab's irgendwie verdrängt, dass sie kamen, ehrlich gesagt. Okay. Die letztes Jahr mit Volvi, ich habe mich kaputt gelacht, das war großartig. Und dieses Jahr mit Bolvis Geburtstag und diesem komischen Typen, what the fuck, Mann. Alter, es war so weird. Die hatten nicht sonderlich viele Spiele, die sie gezeigt haben, sahen ganz nett aus. Sind halt aber Devolvers hauptsächlich PC. PC Gaming Show, um das zu sagen, das war ein Cringe-Fest pur. Mit diesen zwei Leuten, die da gelabert haben und alles, was dort gezeigt wurde, sind zu 99% auf dem PC erscheinen. Oder ist auf PC erschienen im Early Access und so weiter. Und mich hat da fast kein Game angesprochen. Null. Fantastisch. Gar nicht. Absolut. Dann müssen wir wenigstens nichts missen. Nein, da ist überhaupt nichts. Also, das war so. Ja, das, die Spiele. Also, es mag hart klingen. Ich habe nichts gegen Indie-Games. Ich mag Indie-Games. Es mag zwar hart klingen, aber für mich ist das so. Ja, das sind so Games, die in den Steam-Sale gedumpt werden. Yeah. Und für dann und die ganz großen Indie-Games gibt es halt auch für Konsole. Immer. Richtig. Ja, genau. Ja, gut. Habt ihr sonst noch irgendwas zu erwähnen, was euch noch aufgefallen ist oder ob ihr sonst noch Bock habt oder sowas? Oder das ist einfach gesagt, wieder zu viel. Ja, wie immer. Das ist mir immer zu viel. Ja. Furchtbar. Gott verflucht. Wir brauchen mehr Zeit und mehr Geld. Wir brauchen eigentlich noch wirklich ein Extra-Leben. Ja. Das ist wahr. Ein Leben nur, um Geld zu verdienen und eins, um dann alles zocken zu können. Ja, sehr richtig. Wäre ich dafür. Freunde, ich danke euch, dass ihr mit mir über die Summer Games Fest geredet habt, über die Trailer, die uns interessiert haben. Leute, ganz kleines Ding noch vorweg. Oder doch und danach. Die Meinungen, die wir gerade rausgehauen haben, sind unsere Meinungen. Wem das nicht passt, dem kann ich auch nicht. Ich freue mich, dass ihr hier wart. Vielen Dank. Zeit. Immer wieder gern. Und darauf verabschieden wir uns mit den Worten, die wir immer sagen oder die auch ich immer sage. Macht, was immer ihr wollt. Aber kauft euch eine Xbox für Fable. Fuck it, was soll's. Egal. Ihr könnt danach Fable spielen. Yay. Macht's gut. Bye, bye. Ciao, ciao.